Guten Abend. Intensivabend, neuer Intensivabend. Herzlich willkommen, jeder Einzelne hier, und herzlich willkommen am Livestream. Es ist Dienstag nach Ostern. Schulferien. Jeder hat Zeit zu gucken heute. Ist nichts Besonderes los? Also heute nehmen wir uns mal richtig Zeit für Intensivabend. Einen intensiven Abend mit Gott. Für uns, mit Gott in uns. Ja, ein intensiver Abend. Ein Abend, an dem wir uns neu füllen lassen. Ich hoffe, ihr seid alle ziemlich leer hergekommen. Das wäre mir heute sehr lieb. Habt alles, was ihr am Wochenende und die Woche davor bekommen habt, alles verströmt, überall in alle Richtungen. Und jetzt seid ihr so gut wie leer. Ich meine, das Fundament ist gelegt, also das fehlt nicht. Aber ihr könnt euch richtig füllen lassen heute. Mit wirklich, ja, Spezialmenü. Wieder mal Spezialmenü. Also wirklich nur vom Feinsten. Und Gott will uns füllen. Weißt du, ich habe mir einen Text rausgesucht. Das ist in der Amplified. Und dann hatte ich noch einen zweiten Text. Moment, ich muss mal gerade gucken. Nee, das war wahrscheinlich noch ein anderer Text. Da war irgendwas mit dem Umstand. Und dann dachte ich, vielleicht hatte der andere heute irgend so einen Stand, der so herumstand, der ihn gestört hat. Weißt du, lass ihn los. Lass ihn einfach los. Nicht nur erst jetzt heute Abend, aber wenn der jetzt noch da ist, dann schmeiß ihn jetzt einfach raus. Weil Umstand, alles, was da so rumsteht, solche Stolpersteine oder so, die brauchen wir gar nicht. Aber am besten ist es einfach, den Umstand immer gleich rauszuwerfen, sobald er da ist. Einfach zu glauben, Gott hat alles in der Hand. Fällt mir gerade ein, eine Predigerin mal vor einigen Jahren, die war nicht finanziell nicht ganz so gut drauf in dem Moment, die hat einen, ich glaube, den Triumph Spitfire damals geschenkt bekommen, einen kleinen Sportwagen. Es war ihr Traumauto. Und die war total happy. Und dann kam die erste Rechnung. Und sie war überzeugt, dass sie das Auto wirklich von Gott hatte. Sie war richtig überzeugt. Sie hat es auch allen weitererzählt und sie war ganz, ganz, ganz glücklich, weil das war wirklich ihr Traumauto. Dann kam die Rechnung und dann hat sie erst kurz nachgedacht und dann hat sie gesagt, Jesus, hier ist deine Rechnung. Ja. Es ist einfach so. Glauben wir es oder glauben wir es nicht? Ist er unser Herr? Bekommen wir aus seiner Fülle oder nicht? Klar bekommen wir aus seiner Fülle. Ist gar nichts anderes möglich. Also ich erwarte auch nichts anderes vom Livestream. Kein anderes Feedback. Wir bekommen aus seiner Fülle. Und da habe ich nämlich Sprüche 15, Vers 15. Aus der Amplified habe ich das. Da steht, hier ist das mit dem Umstand. Wer alles durch sorgende Gedanken und ungute Gefühle schwer nimmt, hat nie einen guten Tag. Oh, Marion, warum sagst du das jetzt? Warum machst du es mir jetzt so schwer? Ich dachte, es ist alles leicht und wir haben die Fülle. Ja, dann hör mal weiter zu. Aber wer guten Mutes ist und ein freudiges Herz bewahrt, unabhängig vom Umstand, hat immer einen Festtag. Also wenn da ein Umstand rumsteht, was kümmert's dich? Weißt du, wenn da was rumsteht, was dich belastet, dann sagst du, Vater, du bist mein Vater, Jesus, du bist mein Herr, weg damit. Ich kann das nicht gebrauchen. Oder wenn dich was belastet hier so, dann sagst du, hau ab im Namen Jesu. Raus mit diesen Umständen. Die haben nichts mit mir zu tun. Ich bin frei. Der zweite Text, den ich aufgeschrieben hatte. Denn in Christus lebt die Fülle Gottes. Mehr lese ich da jetzt gar nicht. In Christus lebt die Fülle Gottes. Und wir sind in Christus. Und wenn wir in Christus sind, sind wir in Gott. Die Fülle Gottes ist in uns. Gibt gar keine Frage. Und damit wir uns noch mehr füllen können, weil wir haben das ja alles schon abgegeben, weitergegeben, was wir bekommen hatten, werden wir jetzt wirklich dieses Menü genießen, was jetzt auf uns wartet. Von ganz unterschiedlichen Predigern. Und seid wirklich alle dabei. Macht einfach mit. Macht euch auf. Eure inneren Ohren, macht sie auf. Hört zu, damit das, was gesagt wird, von Gott durch die Prediger in jeden Einzelnen reinfällt. Dann haben wir wieder was Neues, was wir wieder weitergeben können, weil morgen ist ja wieder ein neuer Tag. Und vorher danken wir, loben und preisen unseren Gott mit unserem Lobpreisteam. Und ja, ich habe gehört, ich hätte so eine tolle Schleife. Ich zeige sie euch allen. Ja, weißt du, bei uns ist Freude und bei euch auch am Livestream. Jesus ist auferstanden. Wir haben allen Grund zur Freude. Das war doch erst vor 2 Tagen. Das haben wir doch noch nicht vergessen. Wir machen einfach weiter und zwar jetzt. Amen. Wieder, das ist Auferstehungsfest. Wir reduzieren das nicht auf 3 oder 4 Tage, sondern wir feiern wirklich den Sieg Jesu. Wir freuen uns ja und wir proklamieren diesen Sieg und dass er wirklich alles vollbracht hat, dass auch die Umstände weichen müssen. Ja, und genau das machen wir jetzt. Hast du schon gehört? Jesus hat gesiegt, er hat alles vollbracht, das Leben gebracht. Der Tod ist besiegt, jetzt stehen wir auf, wir sind Licht. Denn unser Licht ist da und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. In uns um uns herum, Finsternis liegt, wo wir sind, alles dunkel. Denn Jesus ist größer in uns als der in der Welt. Finsternis fliegt, wo wir sind. Alles Dunkle wird hell. Denn Jesus ist größer in uns als der in der Welt. Weißt du schon, hast du schon gehört? Jesus hat gesiegt, er hat alles vollbracht. Das Leben stehen wir auf, wir sind Licht, denn unser Licht ist da und die Herrlichkeit des Herrn geht auf. In uns und um uns herum, Finsternis fliegt, wo wir sind, alles Dunkle wird hell, denn Jesus ist größer in uns als der in der Welt. Finsternis fliegt, wo wir sind, alles Dunkle. Verzehrendes Feuer, heller Morgenstern, Jesus ist Herr, der große ich bin. Verzehrendes Feuer, heller Morgenstern, Der Sieger über alles. Du hast alles vollbracht. Halleluja. Und deshalb stehen wir auf und wir verkündigen dieses Evangelium. Und weißt du, in dir ist das Licht, die Kraft und die Wahrheit des Evangeliums. Das ist in dir und in mir drin. Und wir lassen das heraus. Halleluja.

Gnadenkraft. Herrlich bist du, Herr, herrlich bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Herrlich bist du, Herr, voller Majestät, voller Majestät. Herrlich bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Herrlich bist du, Herr, voller Majestät. Heilig bist du, Herr, heilig bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Heilig bist du, Herr, voller Autorität. Heilig bist du, Herr, voll Stärke und Weisheit. Heilig bist du, Herr, voller Autorität. Der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus, Gottes Sohn. Du bist der Sieger von Golgatha, du bist das Lamm auf dem Thron, du bist der treue und wahrhaftige Jesus, Gottes Sohn. Danke, Jesus, du hast deine Liebe so wunderbar zum Ausdruck gebracht am Kreuz von Golgatha. Durch dein Opfer, durch dein Leiden, durch deine Auferstehung, durch dein allumfassendes Erlösungswerk hast du deine Liebe so stark ausgedrückt, dass es dafür gar keine Worte gibt für uns. Aber wir danken dir von ganzem Herzen für diese große, grenzenlose, bedingungslose, erstaunliche Liebe zu uns. Schuld und jede Krankheit für alle Zeit besiegt. hast du alles schon vollbracht. Deine Liebe offenbar gemacht. Jede Schuld und jede Krankheit für alle Zeit besiegt. Vor deinem Kreuz zerbrachst du jeden Fluch und Armut hat dir Recht verloren. Du hast mich überreich beschenkt. Da sind wir zu Hause. Wir sind angekommen im Vaterhaus. Wir sind angekommen am Herzen des Vaters. Wir sind angekommen in seiner Liebe. Einfach angekommen. zu Hause. Halleluja. Seine Liebe, weil du tauchst in ihn rein. Weißt du, nicht du strahlst in dieser Welt, sondern er strahlt in dieser Welt. Durch dich. Durch dich kann er hervorstrahlen. Durch dich kommt er zum Vorschein. Bei Jesus, wo Jesus gelebt hat, hat Jesus schon gesagt, der mich sieht, sieht den Vater. Der dich sieht, sieht Jesus in dir. Strahl wirklich hervor. Lass dich jetzt wirklich fallen in diese Liebe hinein, in ihn hinein, weil er ist alles, was du brauchst. Er ist es, was du, ja, was dich glücklich macht. Er ist es, was du jetzt gerade benötigst. Er ist es, der dich komplett erfüllt. Und du wirst hervorstrahlen. Du wirst aufgehen. Du wirst emporsteigen. Ja, mit ihm geht's nur einen Weg, nach oben, niemals nach unten. Er ist es, der dich hochnimmt, der dich erhebt, der dich aus allen Nöten, aus allen Sorgen hochhebt. Er ist es, den du brauchst. Nicht die Welt brauchst du, du brauchst ihn, du brauchst Jesus. Oh, er ist die Liebe. Er ist es. Seine Herrlichkeit verändert alles. Er verändert alles in deinem Leben. Diese Begegnung mit ihm verändert dein Leben. Diese Begegnung mit ihm verändert Situationen in deinem Leben. Also lass dich jetzt wirklich nochmal ganz bewusst fallen in ihn hinein. Lass dich ganz bewusst fallen in seine Liebe hinein. Versuch wirklich mal alles links und rechts um dich einfach mal abzuschütteln. Schließ deine Augen und lass dich ganz ein auf ihn. Er will dir wirklich jetzt begegnen, persönlich begegnen. Persönlich begegnen, was du ja, vielleicht auf dem Herzen hast. Vielleicht ja, hast du eine Frage an ihn. Vielleicht ja, hast du Kummer oder Sorgen. Aber er möchte dir jetzt begegnen, auch am Livestream. Mach wirklich jetzt mal mit. Lass dich wirklich komplett fallen. Schließ die Augen. Schließ die Augen. Und Gott, Jesus, möchte dir begegnen. Ich habe vorher wirklich gesehen, wie Jesus jedem Einzelnen von uns wirklich ja die Hand reicht, ihn an der Hand nimmt. Er möchte dich jetzt an die Hand nehmen. Also lass wirklich alles links um dich und rechts um dich los. Schließ die Augen und lass einfach ja es auf dich wirken. Konzentrier dich auf ihn. Halleluja. Halleluja. Konzentrier dich auf ihn. Er will dir jetzt begegnen. Schließ die Augen. Wirklich, wie Jesus ja, Personen an die Hand nimmt. Wenn du Probleme hast, wenn du Weisheit brauchst, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht, Jesus will dich jetzt an die Hand nehmen. Und er sagt zu dir, ich bin deine Weisheit. Ich bin alles, was du brauchst. Schau nicht auf die Umstände. Schau nicht auf das, was die Welt sagt. Schau auf mich, schau auf mein Wort. Du wirst als Sieger herausgehen aus dieser Situation. Du wirst im Triumphzug umherziehen. Ich bin bei dir alle Tage und ich lasse dich niemals allein. Ich bin der Anfang und das Ende. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Wer oder was soll gegen dich sein? Nichts. Nichts. Und ich sehe ganz speziell jemanden, der hat ja irgendwie ja, Geld investiert in entweder hat er selber ein Haus gebaut oder in Immobilien, auf jeden Fall irgendwas mit Immobilienhaus und ist gerade in einer Schräglage oder Schieflage und ja, Gott will dir einfach begegnen. Gott will dir jetzt einfach begegnen. Jesus will dir begegnen und er sagt zu dir, es ja, schau auf mich, mach dir keine Sorgen. Schau auf mich, es wird sich wirklich alles regeln. Du wirst aus dieser Situation als Sieger herausgehen. Als Sieger wirst du aus dieser Situation herausgehen. Ich bin für dich. Ich kenne deine Probleme gerade, aber ich bin für dich. Ich bin für dich. Schau auf mich. Schau auf mich. Halleluja. Wisst ihr, er ist unser Ratgeber. Er ist es, den wir brauchen. Seine Liebe brauchen wir, seine Herrlichkeit brauchen wir. Die Welt sagt dir viel, die Welt ist ja eine Weisheit mehr als die andere. Aber die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Du brauchst ihn, du brauchst sein Wort. Geh zu ihm, Geh zu ihm. Halleluja. Halleluja. Und gerade hatte ich einfach auch noch so den Eindruck, du hast Unruhe immer in deinem Leben. Also da ist immer eine gewisse Unruhe. Also du sehnst dich letztendlich nach Frieden in deinem Leben. Du sehnst dich nach Ruhe in deinem Leben. Und ich glaube sogar, das betrifft ein oder zwei Personen auch hier in diesem Raum. Du sehnst dich ja nach diesem innerlichen Frieden, nach Ruhe. Da geht's links und rechts bei dir gerade immer in deinem Leben hin und her und du sehnst dich nach diesem Frieden. Ist da jemanden, den das betrifft, der sich nach diesem inneren Frieden sehnt, der einfach so ein bisschen aus der Bahn geschmissen wurde? Da? Okay. Ja. Halleluja. Ich will geschwind beten für euch. Halleluja. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt den Personen, den zwei, begegnest. Ich danke dir, Herr, auch am Livestream. Begegne diesen Personen jetzt. Ich danke dir, Herr, deine Begegnung verändert Situationen. Und ich danke dir, Herr, dass die ganzen Sorgen, die ganzen falschen Gedanken jetzt weichen in dem Namen Jesus. Und ich danke dir, dass dein Friede einkehrt, deine Ruhe einkehrt. Ich danke dir, dass du jetzt auch diese Seele berührst, dass sie zur Ruhe kommt, Herr. Ich danke dir, Herr, für Ruhe und Frieden in dem Leben dieser Personen jetzt, Herr. Ich danke dir, dass da wirklich dein Friede, dein göttlicher Shalom, dein göttlicher Friede einkehrt. Und ich danke dir, Herr, dass jeder Tag jetzt ein Tag der Freude ist, ein Tag des Friedens ist, ein Tag des Glücks ist, Herr, weil du da bist. Halleluja. Halleluja, weil du sie jetzt an der Hand nimmst, Herr. Ja, ich habe das heute immer wieder. Du nimmst Personen heute an die Hand. Du führst sie. Wisst ihr, wir müssen nicht alleine gehen durchs Leben. Wir sind nicht alleine hier, sondern Gott führt uns durchs Leben. Jesus ist da. Er nimmt dich an der Hand. Du kannst dich auf ihn verlassen und er nimmt auch dich an der Hand. Und wenn du jetzt denkst, ich weiß auch nicht, ich habe Sachen falsch gemacht um mein Leben. Du kennst mein Leben nicht, das ist kreuz und quer. Aber ich sag dir, Jesus will dich heute an der Hand nehmen. Jesus will dich heute an der Hand nehmen. Er will dich mitnehmen. Er will dich begleiten. Er will für dich sein. Er will, dass du zu ihm kommst und er kümmert sich um alles. Ne? Er kümmert sich um alles. Ihm ist nichts unmöglich. Ne? Er hat aus ein paar Broten hat er 5000 von Brote gemacht und am Schluss ist noch was übrig geblieben. Er will dich versorgen. Er will mit dir gehen. Er will nur das Beste für dich. Und Jesus sagt zu dir, ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Du bist mein besonderes Zuckerstück, habe ich jetzt gehört. Wir hatten schon ein paar Zuckerstücke an Ostern bestimmt. Du bist mein besonderes Zuckerstück, habe ich gerade so gehört. Er liebt dich. Er will dich wirklich an der Hand nehmen. Ne? Er ist unser guter Hirte. Er ist alles, was wir brauchen. Ne? Also, behalte es wirklich für dich. Ne? Nimm es wirklich für dich. Du bist sein Zuckerstück. Du bist sein Liebling. Er will dich ganz fest drücken. Er will für dich sein. Egal, was dich auch begegnet im Leben. Ne? Schau auf ihn. Schau auf ihn. Und geh mit ihm. Geh nicht alleine. Na, mach's heute fest nochmal neu. Mach nicht Sachen alleine. Grenze ihn nicht aus deinem Leben. Sondern geh mit ihm. Mach ganze Sache mit ihm heute wieder neu und sag, Jesus, ich gehe mit dir. Hand in Hand. Hand in Hand gehe ich mit dir. Frag ihn Sachen. Unterhalte dich mit ihm. Hand in Hand mit ihm. Wisst ihr, es gibt nichts. Wow, nichts Schöneres, als mit Jesus Hand in Hand durchs Leben zu gehen. Also ich genieße das immer. Ne? Wenn ich immer joggen gehe, dann joggt Jesus immer mit. Ich kann ihm Fragen stellen. Ne? Wenn ich spazieren gehe, geht Jesus immer mit. Hand in Hand mit ihm. Es gibt nichts Schöneres. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich sehe ihn nicht. Er ist nicht da bei mir. Doch, er ist da. Auch wenn du es vielleicht gerade nicht siehst oder auch vielleicht auch wenn du es nicht spürst. Aber er ist da. Er ist da. Versuch's einfach mal. Geh einfach mit ihm. Halleluja. Halleluja. Oh, wisst ihr, so einen Gott zu haben, so einen König zu haben, so einen Herrn zu haben, Was für ein Privileg ist das, der nur das Beste für dich will, der nicht hintenrum irgendwas anderes macht. Was für ein Privileg. Er hat Himmel und Erde erschaffen, das ganze Universum. Und er liebt dich und er ist für dich. Wow. Wow. Ist es nicht gewaltig? Ist es nicht wunderbar? Und wenn du so einen Versorger hast, wenn du so einen Gott hast, weißt du, dann schmeiß doch einfach mal alle Sorgen, alles, was dich bekümmert, über Bord. Und sag, Herr, hier bin ich, Jesus, hier bin ich bin da, Jesus, ich will mit dir vorwärts gehen, ich lasse alles andere liegen, alles andere lasse ich zurück, ich will auf dich schauen, ich will mit dir vorwärts gehen, ich will das, was du in mein Herz gelegt hast, Herr, da will ich vorwärts gehen, ich möchte Dinge tun, die du mir ins Herz gelegt hast, ich möchte diesen Weg, den du für mich gebahnt hast, diesen ebenen Weg, möchte ich vorwärts gehen, mit dir, geführt durch dich, Heiliger Geist, was gibt es Schöneres? Was gibt es Schöneres? Ich will deine Botschaft, die gute Botschaft in die Welt heraus posaunen. Ich will, oh Herr, ich will dir alles hinlegen, weil du hast alles deines für mich hingelegt. Boah, was für ein Tausch, ja? Was für ein Tausch. Alles, was er hat, gehört dir. Leg ihm doch auch alles mal hin, weil alles, ganz ehrlich, was du hast, ist vergänglich. Alles, was er hat, ist unvergänglich. Also es lohnt sich. Dieser Tausch lohnt sich. Ne? Auch im Livestream. Dieser Tausch lohnt sich. Tausch einfach mal alles ein und sag, Herr, da ist alles meins. Hier bin ich. Ich bin dir. Ich gehöre dir. Und weißt du, was er macht? Er kippt immer noch was drauf. Er beschenkt dich immer noch mehr. Er beschenkt dich immer noch mehr. Er führt dich immer noch tiefer hinein in die Tiefen des Vaterherzens. Er gibt dir immer noch mehr Offenbarung. Er führt dich immer mehr und mehr rein. Und weißt du, der Heilige Geist, ich habe gerade einfach so den Eindruck, wie der Heilige Geist so sagt, kommt. Kommt einfach mit. Es ist ein Weg des Abenteuers. Es ist ein Weg, da wird es dir nicht langweilig. Es ist ein Weg der Freude. Es ist ein Weg des Glücks. Es ist ein Weg, wo dich nicht zufriedener machen kann. Na, es ist ein Weg für dich, extra für dich gemacht. Geebnet für dich. Lass dich auf diese Reise wirklich mal ein. Fang jetzt damit an und sag, Herr Jesus, ja, ganz neu. Ich will diesen Weg mit dir gehen. Diesen Weg, ich verlasse mich ganz auf dich. Ganz auf dich. Führ du mich. Na? Führ du mich. Ich lasse mich auf diesen Weg ein. Und ich weiß eins. Dieser Weg ist ein guter Weg. Dieser Weg ist der beste Weg. Dieser Weg ist wunderbar. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und gerade sehe ich noch so einen Geist, wie im Geist wirklich Türen aufgehen, wie Räume aufgehen. Das sind neue Räume, die wir entdecken können. Das sind neue Räume, jetzt, die geöffnet werden. Gerade jetzt, na, wenn du dich entschieden hast, wirklich neu zu sagen, Jesus, ich bin für dich, ich brenne für dich, ich möchte mit dir vorwärts gehen. Das sind neue Räume jetzt, die aufgemacht werden. Das sind neue Räume, wo du tiefer reingehen kannst. Das sind neue Räume, die du wirklich entdecken kannst. Na. Und ich sehe gerade neue Heilungsräume, das sind, ja, einfach, der es auf dem Herzen hat, Menschen zu heilen, ne? Geh jetzt wirklich, Jesus nimmt dich an der Hand, er führt dich jetzt wirklich da rein und du wirst es merken, da ist eine neue Salbung auf dir, da ist eine neue, ja, Kraft auf dir, um Menschen zu heilen. Streck dich gerade jetzt aus. Jesus hat da wirklich gerade, ich habe es wirklich gerade so gesehen, wie da die Tür geöffnet wurde. Halleluja. Und ich danke dir, Herr Jesus. Ich danke dir für neue Räume. Ich danke dir, Herr, für Kraft, für größere Zeichen und Wunder, Herr. Ich danke dir, Herr, dass Menschen, ja, geheilt werden, Herr. Ich danke dir, dass keine Krankheit zu groß ist für dich, sondern dass alle Menschen geheilt werden, Herr. So wie du es auf der Welt warst. Du hast alle geheilt, Herr. Und das ist, deine Kraft ist heute genauso da, wie sie vor 2000 Jahren da war, Herr. Und ich danke dir jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, dass diese Zeichen und Wunder, Heilungen immer mehr zunehmen, Herr. Tote auferstehen, Herr. Halleluja, Halleluja. Blinden werden die Augen aufgetan, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, Herr. Oh, da ist eine neue Kraft der Heilung jetzt in diesem Raum. Streck dich aus, wenn du es möchtest. Streck dich aus. Na, auch wenn du was, wenn du körperliche Symptome hast, streck dich gerade jetzt aus. Da ist wirklich, da ist die Kraft der Heilung gerade in diesem Raum. Halleluja. Oh, Herr, ich danke dir. Danke, Herr. Danke, Herr, dass das jetzt gerade fließt. Oh, auch am Livestream. Streck dich aus. Streck dich aus. Halleluja. Halleluja. Ja, Herr, mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Ich danke dir, Herr, für mehr von dir. Halleluja. Halleluja. Wisst ihr, es gibt nichts Schöneres, als in diesen Geist reinzugehen, als in diese Räume reinzugehen. Und das kann jeder von uns. Das kann jeder von uns, weil wir sind Himmelsbürger, Herr. Und wir dürfen seine Stimme hören und er spricht zu uns. Und ich möchte dich jetzt einfach ermutigen, wirklich. Ich habe ja gerade noch gesehen, wie jetzt einfach auch, na, wie so ein Fass ausgeleert wurde mit ganz viel Wasser drin. Na, und das sind einfach jetzt auch, so hatte ich einfach den Eindruck gerade, auch Worte dabei für andere, Worte dabei für uns auch. Und wenn du einfach jetzt einen Eindruck empfangen hast, na, dann darfst du den jetzt auch weitergeben. Wenn du einen Eindruck für andere hast, oder für uns alle, dann darfst du diesen Eindruck jetzt auch weitergeben. Und ich empfehle dir einfach auch mal, das zu üben. Na, wenn du vielleicht denkst, ja, was soll ich, oder ich weiß es nicht so richtig. Na, üb das einfach auch mal. Frag einfach mal, Herr, was hast du für mich, was ich jetzt weitergeben kann? Oder Herr, was kann ich dem oder jenem weitergeben? Na, das kann man üben. Na, wenn ich jetzt zum Beispiel den Geist frage, ja, Heiliger Geist, was hast du für Dreher? Ne? Da kannst du das üben, da kannst du hören und sagen, oh, Heiliger Geist, was hast du für Dreher? Und dann kannst du es prüfen. Ne? Und dann, na, wenn du einen Eindruck kriegst, ja, zum Beispiel, hatte ich jetzt gerade, wo ich das so gefragt habe, Dreher, habe ich vom Heiligen Geist so einfach den Eindruck gehabt, bei dir geht stetig aufwärts. Bei dir wird es finanziell aufwärts gehen, bei dir wird es stetig aufwärts gehen und du wirst von Sieg zu Sieg gehen und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Und ich habe einfach noch dazu gesehen, so ein Regenbogen, ne, der ging aber nicht nach unten zum Runterrutschen, sondern der geht stetig aufwärts, dieser Regenbogen. Ne? Und so kannst du einfach den Heiligen Geist fragen, ne? Was hast du für die Person? Was hast du für uns? Ne? Probier es einfach mal aus. Hab keine Angst, versuch's einfach mal aus, probier's einfach mal aus, was der Heilige Geist dir so gibt. Und wenn du was hast, darfst du gern nach vorne kommen und dir das Mikro schnappen. Ich hatte vorhin im Lobpreis, da sah ich Menschen mit Schulternproblemen, entweder linke Seite oder auch beidseitig. Und ich hatte so den Eindruck, dass da eine Last drauf war und die Last will Gott dir nehmen und wir werden immer höher steigen. Also alles andere fällt ab und wir steigen immer höher wie ein Adler. Und ich habe so den Eindruck, dass er uns als Gemeinde in eine neue Dimension, in ein neues weites Land stellen möchte, dass wir Jesus wirklich in aller Freiheit anbeten, ohne jede Deckelung, weil das Grab ist leer und er ist auferstanden und er hat uns in die Freiheit an die Hand genommen und geführt aufs weite Land. Und er möchte als Löwe von Juda und als das Lamm angebetet werden, einfach in aller Freiheit. Halleluja. Das setzen wir doch mal frei, oder? Dreher, willst du noch kurz? Ja, und ich setze das einfach frei. Da, wo Schulterschmerzen sind, setze ich einfach Heilung hinein. Ich spreche in den Muskeln, Sehnen, Bänder, in die Schöpfungsordnung Gottes. Und ich sage, dass das Joch auf deinen Schultern, die Lasten auf deinen Schultern zerbrochen ist und bei Jesus am Kreuz ist. Und du bist zur Freiheit bestimmt, aufzufliegen wie ein Adler, dein Land, unser Land neu einzunehmen. Halleluja. Wirklich in aller Freiheit. Jede Art von Deckelung ist einfach weg. Und du bist für Sohn des Höchsten bestimmt, vorwärts zu gehen. Und der Geist der Anbetung fällt ganz neu auf dich, ganz neu auf uns. Halleluja. Und Jesus nimmt uns neu an der Hand und wir nehmen das ein, das Land. Amen. Halleluja. Halleluja. Hat noch jemand was er gerne weitergeben möchte? Oh, ich glaube wirklich, dass wir weitergehen dürfen, dass Gott uns höher heben möchte, tiefer reinbringen möchte, immer mehr hinein in diese Herrlichkeit. Und wisst ihr, wir brauchen diese Führung vom Heiligen Geist. Wir brauchen diese Worte vom Heiligen Geist. Na, wir haben die Bibel, das ist super gut, aber auch diese persönliche Begegnung mit ihm. Oh, Halleluja. Halleluja. Oh, genießt es noch einen Augenblick. Seine Herrlichkeit ist wirklich stark hier. Und seine Kraft ist hier. Das ist immer das an Intensivabend. Ne? Es ist intensiv. Oh, danke, Herr. Danke, Herr Jesus, ja, dass du mit uns gehst, dass du uns weiter an die Hand nimmst und dass wir jetzt wirklich diesen Weg weitergehen dürfen mit dir gemeinsam, Herr. Keiner muss sich verlassen vorkommen, keiner muss sich nicht geliebt vorkommen oder irgendwas anderes, sondern du bist da. Du nimmst ihn an der Hand und du gehst vorwärts. Lasst uns wirklich Jesus, unserem Herrn, noch mal so einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Er ist unser Herr. Er ist unser Herr. Leider geht noch ein bisschen mehr, oder? Er ist unser Herr. Er, ja genau, er ist unser Herr. Er hat's vollbracht. Seine Herrlichkeit ist in uns. Wow, wow, wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt lasst uns weitergehen und uns das Wort hören vom Andreas. Gebt ihm auch einen Applaus. Gott ist gut, oder? Gott ist gut. Jesus hat es vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Weißt du, er ist ans Kreuz gegangen und er hat es vollbracht. Und jetzt bist du frei. Sag mal, ich bin frei. Du bist völlig frei. Er hat es vollbracht. Weißt du, er hat alle Sünden getragen. Du bist sündenfrei. Du wirst reingewaschen. Ja, weiß wie Schnee. Ja, alle Krankheiten hat er getragen, alle Krankheiten. Von allen Krankheiten hat er dich geheilt, auch wenn es noch ab und zu mal zwickt. Aber er hat dich geheilt, weißt du? Er hat dich geheilt, das ist so Grund zur Freude, weißt du? Es ist Grund zur Freude. Er hat dich erlöst aus der Grube, ja, aus dem Gefängnis deiner Unfreiheit. Er hat dich erlöst, er hat dich rausgeholt. Du kannst alle Deckelungen wegtun. Du kannst alle Deckelungen wegtun, weißt du? Und das Größte habe ich so empfunden, was du für uns vollbracht hat, das ist, dass der Vorhang zerrissen ist. Weißt du, dass wir ständig Zugang zum Vater haben. Hallo, du hast Zugang zum Vater. Du hast Zugang zum Vater. Jederzeit kannst du zu ihm kommen, kannst auf seinen Schoß nah hocken. Oder hinsetzen. Oder Du kannst dich niederlassen, weißt du. Du kannst dich niederlassen, du kannst deine Segnungen empfangen, weil er ist gut, weißt du, er möchte dich beschenken. Ja, es kam ja so jetzt während dem Lobpreis, warum bunte Eier zu Ostern? Ja, warum, weißt du, warum? Das ist so, ich denke, das ist so ein Zeichen für die Geschenke, die wir kriegen. Und du kannst suchen und du findest in jeder Ecke, findest du Gottes Geschenke. Ja, unter jedem Baum, unter jedem Strauch. Ja, als ich so 7, 8 war, da war meine Schwester 2, 3 Jahre, die konnte gerade laufen und meine Eltern hatten da überall die Eier versteckt. Ne? Und die ist losgewatscht, so wie so kleine Kinder laufen, ne? Und immer auf die Eier drauf. Ne? Immer auf die... Sie hat jedes Ei gefunden, ne? Aber die waren auch Hähne. Weißt du, Gott hat Geschenke für uns. Er hat Geschenke für uns. Bist du bereit, sie zu entdecken? Ja, also, er hat auch ein Geschenk für dich. Ich habe dich gesehen mit warum kratzen wir so hier? Psst. dass mein Bauch hätte mich rasieren sollen. Das wäre besser gewesen. Ich habe dich gesehen mit so einem Kreuz, ja, und du und das Kreuz, ihr habt so aneinander gelehnt und ich habe so den Eindruck, dass überall, wo du hingehst, du das Kreuz aufrichtest, dein Evangelium, ja, und dass das Sieg dann da ist, dass die Kraft dann da ist, ja, dass sein Evangelium aufgerichtet ist, ja, das war so stark und so gewaltig, ja, ein Geschenk von Gott, ne, Gott hat Geschenke für uns, ja, er hat Geschenke für uns, ja. Jesus sagt, was sagst du denn? Jesus sagt, was sagst du denn? Es ist euch nützlich, dass ich zum Vater gehe. Warum? Dann kann ich euch den Beistand schicken. Weißt du, er hat uns den Beistand geschickt. Der Heilige Geist ist jetzt da und er ist ständig mit uns unterwegs. Weißt du, lässt du ihn in dein Leben, ja? Lässt du ihn wirklich übernehmen, den Heiligen Geist? Ja, und das ist so gewaltig, weißt du, du musst nichts mehr tun aus eigener Kraft. Du sagst, Herr, wie soll ich das machen? Wie soll ich das machen? Mach du, hilf du, zahl du die Rechnung. Das finde ich so gewaltig. Ja. Ich habe gerade Rechnung zu Hause liegen, das muss ich gleich. Herr, deine Rechnung, hier bezahl. Ja, Gott ist da, weißt du, wir haben doch einen Vater. Du hast nicht einen Diktator gewonnen, du hast einen Vater bekommen. Einen Vater, der für dich ist. Weißt du, Gott ist für dich. Ja, hast du das gecheckt, dass Gott für dich ist? Ich kann es bis heute noch nicht begreifen, dass der Vater für mich ist. In aller seiner Tragweite, kannst du das begreifen? Ja, da ist jemand hundertprozentig, uneingeschränkt, bedingungslos für dich. Er ist einfach für dich. Ja, er ist für dich und sagt, ja, go on, oder was sagt er? Vorwärts, los, geh rein, genieß das Leben, ergreif das Leben, geh vorwärts, geh mit meiner Kraft, geh mit meinem Geist, geh hinein, nimm das Land ein. Weißt du, es gibt ein Land zum Einnehmen. Du bist nicht da zum Rumlosen, zum Rumhängen, ja. Gott hat dir ein Land gegeben, was du einnehmen sollst. Er hat einen Plan für dein Leben, ja. Kennst du seinen Plan? Ja, forsche danach. Er hat einen Plan für dein Leben. Ja, ich habe dieses Wort gehört. Anno 1995, bis heute ist noch nichts getan. Ja, hat sich noch nichts getan. Ja, stehst du auf diesem Wort? Ja, bist du so kühn zu sagen, das gehört mir? Bist du so kühn, auch wenn du es noch nicht siehst, das zu sagen, das gehört mir? Das ist mein Leben, das hat mir Gott gegeben, das gehört mir. Bist du so kühn, das zu sagen? Ja, ja? Oder so unverschämt. Sei doch mal unverschämt. Unverschämt, weißt du, Christen müssen viel unverschämter sein. Nicht unhöflich, aber unverschämt, weißt du, das habe ich bekommen. Das habe ich bekommen, das ist mir, das gehört mir. Wie oft lässt du dich vom Teufel belügen? Ja, das stimmt doch nicht mit dir. Ja, meine Güte, keine Ahnung, kann sein, aber Jesus ist für mich gestorben, also gehört sein Leben mir. Ich bin wie er in dieser Welt. Hallo, Begeisterung, ja, ja. Das fängt mit der Freude an, weißt du, du musst doch nicht tief traurig dein Leben lang sein, ja. Das reicht vom Rest deines Lebens, wo du jetzt warst du traurig genug, jetzt kannst du anfangen, dich zu freuen, ja. Du kannst morgen anfangen, dich zu freuen, egal ob du zur Arbeit musst oder zu deiner Schwiegermutter oder sonst wohin. Du freust dich einfach, weil Gott so gut ist, weil er es für dich vollbracht hat, weißt du. Völlig egal, wo es gerade zwickt, lass es doch zwicken, das wird auch besser. Es wird doch immer besser mit dir, weißt du, weil Jesus für dich gestorben ist. Stehst du da drauf? Alle meine Krankheiten hat er geheilt, ja. Alle meinen Bedürfnissen hat er abgeholfen, ja. Er ist für mich gestorben, er hat es vollbracht. Hallo, das ist gute Botschaft. Es ist gute Botschaft, weißt du, mit Jesus ist es gute Botschaft. Es ist gute Botschaft. Und dann hast du diesen mächtigen, heiligen Geist, ja, wenn du an die Grenzen kommst oder vielleicht schon auch schon früher sagst, Heiliger Geist, übernimm, mach das jetzt, ja. Und ich weiß nicht, so oft, wie ich das gebetet habe, hat er es übernommen. Soll ich das nehmen? Genau, hat er es übernommen. So oft, ich den Heiligen Geist gefragt habe, hat er es übernommen? Er hat es einfach übernommen. Ich weiß auch nicht, wie er es immer macht, ja. wie er es macht. Du hast keinen Plan, aber Gott ist da und er übernimmt dein Leben. Ja? Er will es ja übernehmen, weißt du. Aus der eigenen Kraft ist übelst langweilig, ja. Aber in Gottes Kraft zu gehen, das ist der Hammer, in seine Kraft zu gehen. Und du bist platt vor Staunen, wie er es wieder gemacht hat, ja. Alle regen sich auch auf im Geschäft. Und ich sage, ja, mit dieser miesen Laune kann ich nichts anfangen. Du musst jetzt eingreifen. Ich weiß auch nicht, was ich tun und was ich sagen soll. Und er macht es, ja. Er macht es, ja. Er macht es, er greift ein, weil er Gott ist, weil er kann das, ja. Er kann das. Du besuchst jemanden im Krankenhaus, ja, und du legst ihm die Hände auf und er wird gesund. Wie es Gott macht, weiß ich nicht, aber er kann das, weißt du. Wir können doch keine Leute heilen, aber er kann das. Weißt du, wir können die Hände auflegen, das ist einfach, weißt du. Das kann ich auch, das kannst du auch, ja. Aber leb doch mal in diesem Leben Gottes, ja, ja. Weißt du, entweder 100% Jesus oder gar nicht, weißt du. So ein bisschen Jesus oder ein bisschen am Sonntag Jesus oder ein bisschen am Dienstag Jesus. Das ist langweilig. Den ganzen Tag Jesus. Jetzt fange ich an zu spucken. Den ganzen, ich gehe ein bisschen zurück. Den ganzen Tag Jesus. Und das ist der Hammer, weißt du. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt, ja. Es ist seine Kraft, die in uns wirkt, ja. Glaubst du es? Bist du so kühn, dass zu glauben, dass Jesus alles umdreht in deinem Leben, ja? Nicht mal zuerst zum Arzt zu rennen und zu sagen, Jesus, du kannst es jetzt wegnehmen, ja? Durch deine Wunden bin ich geheilt. Durch deine Wunden ist mir Heilung geworden. Ha! Hallo! Hallo! Hallo! Sind wir begeistert oder was? Ja, sind wir heiß für Jesus oder was? Ich weiß auch nicht, wie das die in der Welt machen mit ihrem Leben. Keine Ahnung. Manche kriegen es besser hin, die anderen weniger gut. Aber wir haben doch Jesus. Weißt du, du kannst doch voll da reingehen, aus seiner Kraft schöpfen. Weißt du, Fülle. Es heißt, wenn du in sein Wort gehst und das wirklich mal liest, wie so ein Osterei suchen, was du da alles findest, ja? Ja, wir haben empfangen Fülle über, oder Gnade um Gnade. Wir haben empfangen Gnade um Gnade, ja? Wir haben seine Fülle empfangen, ja. Du hast alles draufgepackt gekriegt, ja. Und jetzt musst du es nur noch ergreifen, weißt du. Gott ergreift es nicht für dich. Die Maria weiß es. Das ist wirklich ein Schlüssel, weil Gott hat das alles aufgegossen. Aber jetzt musst du es ergreifen, ja. Weißt du, so ein dreijähriges Kind, ja, wenn du dem sagst, dein Vater hat dir hier diese ganzen Ostereier mitgebracht, ja, dann geht das dahin, das fragt nicht, das ergreift die, ja. Ja, der Vater stopft das dem nicht in den Mund rein oder so, ja. Du musst es ergreifen, du musst die Geschenke ergreifen, du musst es hier aus dem Wort raus, weißt du, das Wort ist die Fundgrube unseres Glücks, ja, sag ich jetzt mal. Ja, du kannst da alles rausholen, dein ganzes Leben ist da drin, die ganze Lösung für dein Leben ist da drin. Ergreif es doch, ja, lass es dir doch nicht wegnehmen. Ja, ich muss jeden Tag Bibel lesen. Ist mir egal, ob du Bibel liest, aber es wäre gut, wenn du da reinguckst und dir alles da rausholst, was da drin ist, was Jesus für dich getan hat. Jede einzelne Verheißung ist mir, ja. Da suchst du die Verheißung raus und das gehört mir. Das gehört mir. Ja, mir. Ja. Er wird meine Jugend erneuern wie bei einem Adler. Weißt du, ich werde in der größten Kraft alt werden, weißt du? Alt werden in der vollen Power, nicht mit dem Rollator. Hallo, hast du ja schon deinen Rollator rausgesucht, ja? Das brauchst du nicht, ja? Du brauchst auch keine besonders gute Rentenversicherung, weil Gott dich versorgt, ja? Weil Gott dich versorgt. Das ist gut, in die Rente einzuzahlen. Ich sag das nicht ab, aber setz doch nicht dein Vertrauen da drauf. Ja, setz dein ganzes Vertrauen auf Gott. Ja, weil Gott ist gut. Gott ist gut. Amen. Geschenke. Gott ist gut, Gott ist wirklich gut. Ja. Wir haben daheim im Flur haben wir ein Schild hängen, Praise the Lord, for he is good. Ja. Preist den Herrn, denn er ist gut. Ja. Es ist immer wieder gut, wenn wir das, uns das vor Augen führen. Ja. In der Welt begegnet uns ja so allerlei, was nicht so gut ist. Ja. Aber wir können uns immer wieder anschauen, dass Gott wirklich nur gut ist. Von Gott kommt einfach nur Gutes. Ja? Nur Gutes kommt von ihm. Ja? Nur Gutes. Ja? Also ich meine, im Verstand stell dir das mal vor, nur Gutes. Ja? Weißt du, in ihm heißt sein Wort, gibt es keinen Wechsel von Licht und Schatten. Es gibt es bei ihm nicht. Ja? Sondern bei ihm ist einfach alles nur gut. Ja? Und wenn dir was begegnet, was nicht so gut ist, dann hast du auch den Geist der Unterscheidung und weißt, wo es herkommt. Ja? Dann weißt du auch, das kommt vom Widersacher, ja? Das kommt vom Teufel. Ja? Und von Gott aber kommt wirklich nur das Gute. Ja? Und er sagt, ich habe eine Stelle mitgebracht, Jesaja 55, 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Das sagt Gott. Das sagt Gott. Das sagt Gott für dich. Das sagt Gott über dich. Also alles, was wir uns vielleicht erträumen oder erdenken, sagt Gott, Leute, ich habe was Besseres. Ich habe was Besseres als das, was du dir vorstellen kannst, als das, was du dir vielleicht ausmalst. Ja? Gott sagt, er hat was Besseres. Weil er, weißt du, er ist einfach auf einer anderen Dimension. Und wir sind ja durch Jesus, weißt du, hineinversetzt in dieses Reich. Wir sind hineinversetzt in dieses ewige Leben. Wir sind hineinversetzt, weißt du, in die Fülle. Aus dieser Fülle können wir schöpfen, aus dieser Fülle leben wir. Ja, es ist einfach diese Verbindung mit ihm, diese Gemeinschaft mit ihm, aus der heraus wir leben, aus der heraus wir schöpfen. Weißt du, immer permanent in Verbindung mit ihm, weißt du, immer angezapft, ja. Nicht, dass du dich jetzt wegschließen musst und dich ins Kämmerchen schließen musst und sagen musst, ich brauche Gemeinschaft mit meinem Herrn, ich will nichts anderes, ich kann jetzt nichts anderes sehen. Weißt du, das ist es nicht. Das ist es nicht. Ich sage nicht, dass es auch Zeiten da dafür gibt, aber diese Gemeinschaft mit ihm ist permanent. Es ist einfach ein Lebensstil. Ein Lebensstil, einfach so zu leben, wirklich ausgerichtet zu sein auf ihn, einfach auf ihn zu schauen. Weißt du, wenn Probleme kommen, einfach nicht im Natürlichen nach einer Lösung zu schauen, sondern Herr, zu sagen, Herr, was hast du für eine Lösung? Also diese Wege, die höher sind als unsere Wege, die bringen die Lösung. Letztens hat's mich, oder habe ich mich wieder daran erinnert, weißt du, zum Beispiel auch Weisheit, weißt du, wenn der weiß, gibt ja dieses tolle Beispiel von König Salomo, wo die zwei Frauen waren, die sich beide um ein Kind gestritten haben, beide gesagt haben, es ist mein Kind, ja, und ich meine, was für eine Lösung hatte er? Er hat dann halt gesagt, gut, dann teilt das Kind, hackt es in zwei und gibt jeder Frau eine Hälfte, ja, und das Ende war, dass die leibliche Mutter dann einfach gesagt hat, nee, also das will ich nicht, dann soll es lieber die andere haben, bevor das Kind einfach, ja. Weißt du, und wie genial einfach, weißt du, was für eine Weisheit, ja, da drin steckt, ja. Und das sind einfach Gottes Lösungen, das sind Gottes Gedanken, ja, wo er einfach sagt, hey, das sind meine Gedanken, ja. Deine Gedanken spielen sich vielleicht noch irgendwo im Natürlichen ab, wo du nach einer Lösung suchst oder wo du überlegst, wie mache ich das, ja, wie funktioniert das. Und Gott sagt einfach, hey, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Ja? Und es ist ja auch so, dass er uns teilhaben lässt an seinen Gedanken, eben in dieser Gemeinschaft mit ihm, in dieser Beziehung mit ihm. Wenn wir vielleicht einfach ein bisschen weniger nachgrübeln im Verstand, wie wir das jetzt lösen könnten. Ja, vielleicht machst du irgendwann mal einen Stopp. Ja? Vielleicht stellst du eine Stoppuhr oder was weiß ich. Nee, Stoppuhr ist auch blöd. Ja, aber weißt du, dass du irgendwann halt sagst, hey, so komme ich nicht weiter. So komme ich nicht weiter. Weißt du, wenn ich jetzt da noch 3 Stunden drüber nachdenke, bin ich auch noch nicht weitergekommen als jetzt. Ja? Sondern du schaust einfach auf ihn. Ja? Wir sind ausgerichtet auf ihn. Wir schauen nach oben. Ja? Wir schauen nach oben. Ich muss jetzt auch nicht permanent an den Himmel schauen, aber du weißt, was ich meine. Ja? Wir schauen auf ihn. Wir schauen auf ihn, weil aus ihm heraus kommt diese Weisheit, aus ihm heraus kommt dieses Leben, aus ihm heraus ist wirklich Erfüllung. Weißt du, aus ihm heraus ist auch eben diese Fülle, was ist das Glück, was uns erfüllt, was so, wenn du einfach weißt und sagst, hey, ich brauche nichts anderes. Ich brauche nichts anderes. Auch all das Materielle, all das Ding, die Dinge, die wir hier auf der Erde haben oder nicht haben, weißt du, all das Materielle, das wird einfach schal. Das wird schal, wenn wir ihn erkennen und einfach wissen, hey, er ist mein Glück. Er ist diese Fülle, weißt du, diese Lebensfülle, aus der ich schöpfe. Aus der ich schöpfe, weißt du, die mir alles gibt. Die mir alles gibt, ja, ob ich jetzt da... Weißt du, dass ich gerade das neueste Handy habe oder irgendwie noch ein besseres Auto oder was auch immer, ja? Keine Ahnung. Also er ist unser Glück, er ist unsere Fülle, ja? Also seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Wir leben wirklich aus seiner Fülle heraus. Aus seiner Fülle heraus leben wir. Also das ist unser Lebensraum. Das ist unser Lebensraum und das sind eben die Dinge, die hier auf Erde Probleme lösen. Das sind die Dinge, die hier auf Erden, also Beziehungen wiederherstellen. Das sind die Dinge, die hier auf Erden den Menschen, weißt du, Heilung bringen, Befreiung bringen. Ich meine, Heilung und Befreiung sind eh Dinge, die kannst du sowieso nicht im Natürlichen bewirken. Das funktioniert nicht, ja. Aber wir leben einfach aus diesem übernatürlichen Leben heraus und geben es weiter hier auf dieser Erde jedem, den wir begegnen. Ja, seid ihr da dabei? So gehen wir. Amen. Genau, so gehen wir. Und wir entscheiden uns nur für das Gute. Und ja, wie es Andreas ja schon gesagt hat, Gott ist für unsere Sünden gestorben. Und so müssen wir das Päckchen einfach gar nicht mehr mit uns rumtragen. Wir sind einfach frei und leicht und können einfach so viel besser laufen. Und ja, ich hatte die Bibelstelle in Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Da steht, da wir von so vielen Zeugen umgeben sind, die ein Leben durch den Glauben geführt haben, wollen wir jede Last ablegen, die uns behindert, besonders die Sünde, in die wir uns so leicht verstricken. Wir wollen den Wettlauf bis zum Ende durchhalten, für den wir bestimmt sind. Dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube von Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Genau, und da ist mir so rausgestochen, dass wir den Wettlauf beenden wollen, bis zum Ende durchhalten wollen, der für uns bestimmt ist. Und das hat mich so an die Kinder in meinem Kindergarten erinnert. Bei denen klappt es auch immer ganz gut. Wenn man die sagt, hey, komm, wer räumt am schnellsten die Bauecke auf, dann sind die direkt dabei. Das funktioniert immer und das funktioniert schon seit Jahren. Und das ist wirklich richtig gut und wirklich staunt da irgendwie immer wieder. Die Bauergäste ist dann wirklich in 2 Minuten komplett aufgeräumt. Die Kinder, die wollen einfach gewinnen. Die sind Gewinner und Jesus hat ja gesagt, werdet wie die Kinder. Wir sind Gewinner und wir wollen wirklich, ja, und selbst die Kinder, die wachsen und da werden die Hände größer, da wird die Taktik besser. Wie kriege ich jetzt am meisten Bauklötze auf einmal in die Kiste rein? Und genau so wachsen wir im Glauben. Wir machen einfach weiter und wir wachsen da. Und unsere Fähigkeiten, unsere Taktiken gegen den Feind, die werden einfach immer besser und ausgefeilter. Und genau, so laufen wir einfach immer weiter und so kann uns nichts und niemand mehr stoppen. Genau, und wie in einem Wettkampf, wie der Läufer einfach an der Ziellinie steht, der trainiert davor. Also da geht einfach, der fängt mit Training an. Und wir trainieren uns einfach im Glauben, indem wir einfach merken, hey, das ist ein Feind, das ist ein Angriff vom Feind, da weiß ich jetzt, wie ich dagegen angehen kann. Und da trainieren wir einfach. Und dann werden wir rennen mit Jesus an der Hand, nehmen wir seine Hand und dann werden wir siegen. Und wenn Jesus unser Fokus ist und unser Fokus bleibt, dann werden wir auch einfach durchhalten und einfach diesen Wettkampf gewinnen. Und Jesus hat es auch getan. Er hat nicht irgendwann aufgegeben und dachte, ey, die Pharisäer, die gehen mir jetzt so auf die Palme irgendwie. Ich habe keine Lust mehr. Der hat einfach uns gesehen. Er hat dich und mich gesehen und hat wirklich aus Liebe daran festgehalten und ist diesen Weg, auch wenn er hart war, bis zum Ende wirklich gerannt. Und ja, das ist einfach unser schönes Vorbild, Jesus. Wir können wirklich immer auf Jesus schauen und schauen, was er für uns gemacht hat. Und es gibt so viele Geschichten und wirklich jede Geschichte, die passt wirklich bei uns in unser Leben. Und egal, wo wir stehen, haben wir immer das Vorbild, haben wir immer Jesus, auf den wir einfach gucken können. Und er hat uns nicht einfach hier in die Welt gesetzt und hat gesagt, ja, guckt mal selber, wie ihr irgendwie da zwar mit mir das schafft, aber irgendwie, ja, ich bin zwar an eurer Seite, aber irgendwie der Feind, der kommt dann halt. Nein, er hat uns die Waffenrüstung gegeben. Er hat uns die Liebe gegeben, mit der können wir unsere Arbeitskollegen lieben, auch wenn sie vielleicht mal anstrengend oder herausfordernd sind. Und er hat uns die Früchte des Geistes gegeben, also eben die Liebe, die Freude, Friede und einfach alles. Und auch die Fülle. Das heißt, wir können einfach die anderen lieben und brauchen gar nicht uns drum sorgen, ja, vielleicht geht die mal aus und ich muss sparsam sein. Und nein, wir haben sie einfach wirklich im Übermaß. Genau, und in Römer 13 steht auch, dass wir mit den Waffen des Lichts kämpfen. Also wir leben im Licht und es gibt uns auch einen Vorteil bei unserem Wettkampf und bei unserem Lauf gegenüber den anderen. Da haben wir schon das Licht auf unserer Strecke und wissen, wo ein kleiner Hubbel kommt und wo wir einfach drüber gehen müssen. Da sind wir einfach schon im Vorteil, weil wir einfach im Licht leben. Und auch Römer 12, 21 sagt ja, dass wir das Böse mit dem Guten besiegen müssen. Und das hat Jesus auch gemacht. Er wusste einfach, was vor ihm lag. Er wusste, was kommt. Er wusste, dass er siegen wird. Und er hatte einfach diesen Sieg vor Augen. Und genau diesen Sieg, den haben wir auch vor Augen, weil er hat es für uns bereits vollbracht und wir leben bereits im Sieg. Genau wie er auch hier steht, dass er bereit war, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Also genau in dieser Freude können wir einfach leben und das ist doch einfach schön. Diese Freude, in der wir einfach tagtäglich leben können. Genau, und ja, in dem Kapitel hier, da spricht sie auch eben von den Glaubenshelden. Und es hat so viele Glaubenshelden. Und wenn man einfach mal nicht weiter weiß, dann kann man für sich seinen Glaubensheld einfach aus der Bibel rauspicken. Die Bibel ist ja lebendig. Das heißt, es hat wirklich für jeden mindestens einen Glaubensheld, wo man sagen kann, hey, Abraham ist für mich so ein passendes Beispiel, den nehme ich mir jetzt mal raus, weil der hilft mir gerade so viel weiter. Und da hat es einfach so viel, wo wir nehmen können. Und genau, wie gesagt, unser Fokus, der bleibt einfach Jesus. Und wir entscheiden uns für das Gute und da wird immer der Sieg herauskommen. Und auch wenn es mal schwierig wird, wir sagen einfach, hey, ich entscheide mich für Jesus, weil er trägt mich dadurch, ich nehme seine Hand. Das war zum Beispiel jetzt in der DTS, in meiner Bibelschule so. Da habe ich einfach immer auf Jesus vertraut. Ich habe da echt gelernt, flexibel zu sein und nicht alles genau durchzuplanen. Und es hat mir echt geholfen. Es kam mal vielleicht anders, aber auch wenn ich dann einfach Gott vertraut habe und gesagt, okay, es wird vielleicht jetzt ein bisschen anders, aber ich vertraue dir, dass es gut wird. Und das waren so starke Momente und ich konnte so erleben, wie Spaß es einfach macht, ihn zu vertrauen. Und auch wenn es vielleicht anders kommt, wenn ich seine Hand nehme, dann weiß er genau, welchen Weg wir zusammen gehen. Und dann macht es einfach viel mehr Spaß, weil der Weg ist voller Überraschungen. So wie an Ocean, da findet man hier ein Ei und dort ein Ei und man hat einfach Freude an seinem Weg mit Jesus. Und wir sind ja in diesem Sieg, leben wir und wie Jesus versetzt wurde, so sind auch wir an seine Seite versetzt und können mit ihm einfach durchs Leben gehen. Und ja, ich habe da so einen coolen Spruch gehört und ja, der ging, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Genau, Amen. Ja. Es ist auch manchmal dein Problem, wie groß dein Gott ist. Ich glaube, das mögen die nicht so sehr. Ich habe mich heute irgendwie ausgestreckt und habe erst nicht so richtig was bekommen, aber dann ist mir irgendwie so die Stelle gekommen oder eigentlich auch das, der Name von Gott gekommen. Das kommt ja eigentlich aus dem Mose oder aus der Geschichte von Mose, wo er bei diesem Dornbusch, dem bräunenden Dornbusch steht und Gott ihn eigentlich beruft, einfach das Volk Israel freizusetzen. Und Mose sagt irgendwie so, ja, okay, ich kann jetzt nicht einfach kommen und sagen, irgendwie hat mir aus dem Dornbusch zu mir gesprochen, er will uns befreien. Wie heißen du oder welchen Namen soll ich da verwenden? Und Gott sagt dann, ja, sagt dann seinen Namen Jahwe. Und was das ja übersetzt heißt, ist ich bin. Also er definiert eigentlich gar nicht so, es ist irgendwie auch, fand ich irgendwie komisch, er definiert gar nicht, ja, ich bin der und der, sondern einfach, er sagt eigentlich, ich bin der ich bin. Weißt du, es ist irgendwie so, und da steckt eigentlich so viel drin, weißt du, Gott ist nicht irgendwer, sondern Gott ist einfach, weißt du, Gott ist einfach, weißt du, es gibt vieles, weißt du, wo du in der Bibel findest, ja, Gott ist gütig, Gott ist Liebe, findest du alles in der Bibel, aber weißt du, allen voran ist Gott einfach. Und das heißt auch, dass Gott wirklich da ist. Weißt du, das ist, glaube ich, echt auch, egal in welcher Situation wir sind, es ist einfach wichtig, dass wir einfach wissen, Gott ist da. Weißt du, ich meine, wenn alles vor dir in deinem Leben gerade zusammenzufallen oder es im Äußeren so aussieht, dass alles zusammenfallen, Gott ist trotzdem da. Gott ist da. Gott ist da und er ist über jedem Umstand, weißt du. Und ich muss dann auch so dran denken, es ist ja auch gerade manchmal in zwischenmenschlichen Beziehungen so, dass man, weißt du, oft musst du eigentlich für Menschen nur da sein. Weißt du, es ist nicht immer so, dass du gleich die Lösung für alles haben musst oder ich bin so in meinem Kopf immer, dass ich immer für alles gleich eine Lösung haben muss. Aber weißt du, manchmal musst du einfach nur da sein. Manchmal braucht es gar nicht, dass du jetzt sagst, ja, mach das so und so, sondern manchmal braucht es einfach nur dein Dasein. Und weißt du, es ist genauso bei Gott. Weißt du, manchmal brauchen wir, wenn wir uns auch bei Gott nach was ausstrecken oder nach Lösungen suchen. Manchmal ist es gar nicht so wichtig, dass wir gleich die Lösungen kennen, sondern manchmal, oder eigentlich oft, ist es wirklich so, dass Gott sagt, hey, ich bin da und komm erstmal darin zur Ruhe. Weißt du, komm darin zur Ruhe, dass Gott da ist. Und das Witzige ist, dann lässt du es los und dann ist die Lösung auch da. Weißt du, dann ist auch die Lösung da, dann weißt du, was zu tun ist, dann weißt du, wie es weitergeht. Und Es ist echt so einfach, weißt du, Gott ist da und du musst einfach auch nur da sein und dann ist es auch keine Anstrengung, weißt du, dann ist es auch für dich keine Anstrengung, irgendwas zu sein, weil das geht auch in die andere Richtung, du musst nicht irgendwas leisten, weißt du, du musst einfach für Gott eigentlich nur da sein, weißt du, wenn du es in der Bibel anguckst, wenn du die Menschen anguckst, die Gott benutzt hat, die haben nicht so viel geleistet, die waren nicht so die großen Könner oder so, die waren jetzt auch nicht unbedingt alle so mega gebildet, aber sie waren einfach da, sie haben sich zur Verfügung gestellt. Weißt du, du siehst es zum Beispiel bei Jesus irgendwann, wo er so diese Predigt hält, wo dann alle sagen, oh, das Wort ist hart, wer kann es hören? Und irgendwie gehen alle weg, aber die Jünger sind da. Und weißt du, die sind einfach da geblieben. Ich meine, ich glaube, das Wort hat denen genauso gestochen wie allen anderen. Aber Jesus fragt dann auch, ja, warum bleibt ihr denn? Warum seid ihr noch da? Und sie sagen, ja, wo sollen wir sonst hingehen? Wir haben alles aufgegeben dafür, weißt du? Und das ist auch so das Nächste, weißt du, dass du einfach dran bleibst und dass du auch keine Alternativen mehr hast. Dass du nicht sagst, okay, ich probiere das mal mit Gott und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich noch einen Plan B. Ich meine, für den Anfang, wenn du frisch im Glauben bist und noch nicht so ganz weißt, auf was du dich da einlässt, okay, aber weißt du, irgendwann musst du mal den Plan B streichen, weil du weißt, dass Gott ist vertrauenswürdig, weißt du, du brauchst keinen Plan B, wenn du Gott hast. Weil Gott hat immer den perfekten Plan, der funktionieren wird. Und was halt auch, weißt du, wenn du da dran bleibst, weißt du, dann, du musst da gar nicht so viel machen, weißt du, du musst gar nicht so, oh, jetzt muss ich für Gott die großen Werke vollbringen, weißt du, das kommt von alleine hervor, weißt du, es kommt ohne Anstrengung, weil du dann einfach abgesondert bist, du bist dann einfach anders, weißt du, und die Welt merkt das. Die Menschen in der Welt werden sehen, hey, mit dem ist irgendwas anders und das wird sie dann wundern lassen, weißt du, ich meine, es ist gut und richtig, auch zu evangelisieren und vielleicht auch proaktiv von Jesus zu erzählen, wenn dich der Geist so führt. Aber weißt du, manchmal musst du das gar nicht, weil die Leute einfach merken, hey, mit dir ist was anders und dann fragen sie dich aus oder dann sticheln sie danach. Weißt du, weil wir sind einfach anders. Das so gemerkt bei uns oder bei mir was, ich werde heiraten und dann waren, sind wir, wir, wir machen wir so, dass wir nach der Hochzeit erst zusammenziehen. Und das ist in der Welt, ist das überhaupt nicht mehr normal. Und dann war halt irgendwie auf dem Standesamt die Frau, die das alles, diese Anmeldung verwaltet hat, die hat halt gesehen, dass da unterschiedliche Adressen stehen. Und die hat es einfach nicht klar gekriegt. Die ganze Zeit hat die das angemerkt. Die hat es einfach nicht verstanden. Weißt du, und so ist es. Weißt du, allein so Kleinigkeiten, wir haben uns nie einen Kopf drüber gemacht. Wir haben nie gedacht, oh ja, das könnte komisch werden. Aber den Leuten fällt einfach auf, dass wir anders sind, dass wir anders unser Leben machen, dass wir einfach nach anderen Regeln oder nach anderen einfach, ja auch, dass für uns auch andere Gesetze gelten. Weißt du, dass nicht nur, dass wir irgendwelche Regeln befolgen, die die Welt nicht befolgt oder so, sondern auch, dass für uns andere Regeln gelten. Das, weißt du, die werden irgendwann sehen, hey, der ist immer gesegnet, bei dem funktioniert alles. Wie geht das? Der hat vielleicht auch mal schwere Zeiten wie ich, aber irgendwie haut es den gar nicht raus. Weißt du, die werden sehen, dass es bei dir anders ist, weil du anders bist, weil wirklich Gott in dir lebt, weil Gott wirklich in deinem Leben auch wirkt. Und weißt du, das wird die Menschen am Ende zu Jesus führen. Weißt du, die Menschen werden am Ende nicht zu Jesus kommen, weil du so schön aussiehst. Das stimmt zwar auch, aber die Menschen werden am Ende zu Jesus kommen, weil sie Jesus in dir sehen. Weißt du, nicht irgendwas, was du kannst, nicht irgendwas, was du leisten kannst, sondern weil wirklich Jesus in dir am Wirken ist. Und wenn du und dann zieht es die Leute einfach, da musst du gar nichts mehr machen. Und genau, und ist, glaube ich, auch wirklich dann auch wichtig, weißt du, egal was, weißt du, ob du mal dir irgendwas mal in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen oder so, ob dir mal was hochfährt, ob da irgendwas mal sticht oder so, weißt du, es ist wichtig, da einfach dran zu bleiben, weißt du, weil du hast es bei Jesus, seinen Jüngern, gesehen, da gab es immer Sticheleien, da gab es immer, weißt du, da waren sie neidisch auf den Johannes, weil der so der Junge war, den Jesus liebte, oder dann haben sie irgendwie, ich glaube sogar Johannes und Jakobus haben dann irgendwie die Mutter zu Jesus gebracht, um zu sagen, um sicherzustellen, dass die dann neben Jesus sitzen dürfen im Himmel und so weiter. Also Keilereien oder so, wo dann auch andere Jünger sauer waren. Aber weißt du, der Punkt ist, am Ende sind sie alle dran geblieben. Am Ende haben sie gesagt, hey, ich bleib dran, das hat mich jetzt gestört, das hat mir nicht gefallen, aber ich bleib trotzdem dran. Sie haben nicht zugelassen, dass Bitterkeit reinkommt. Außer Judas am Ende, weißt du, Judas hat am Ende zugelassen, dass Bitterkeit reinkommt. Das ist ganz interessant. Der hat dann diese Stelle eigentlich, wo Judas das mit diesem Parfüm hat, also wo dieses teure Parfüm oder Öl auf Jesus Füßen diese Frau ausgießt, wo Judas sagt, hey, das hätte man doch den Arm geben können. Und Jesus sagt so ziemlich eigentlich, ja, Arme habt ihr immer, aber mich nicht. Und da hat Judas Bitterkeit, da hat er sich verbittert, weil in den Evangelien heißt es in der nächsten Stelle, ja, und Judas ging hin, um Jesus zu verraten, weißt du? Da ist Bitterkeit reingekommen und deswegen hat er ihn am Ende verraten. Aber weißt du, die anderen Jünger haben gesagt, nee, ich lasse das nicht zu. Mir passt vielleicht auch nicht immer alles, aber sie sind dann selber dahin, dass sie gelernt haben, ja, vielleicht muss ich mich ändern, weißt du? Vielleicht muss ich dann auch Buße tun und umkehren. Und genau, und dass du einfach auch wirklich da wirklich dein Herz drauf setzt, wirklich dran zu bleiben und keine Alternative für das Leben mit Gott zu geben. Weißt du, es ist einfach keine Alternative. Ich glaube, der Pastor hat es auch ein paar Mal gepredigt, weißt du, dass so, es gibt keine Alternative zur Herrlichkeit Gottes. Weißt du, es gibt da keine Alternative. Es gibt auch nicht so den gläubigen Weg, der so low profile oder so ein bisschen, ja, also ich bin ja schon gläubig und ich gehe sonntags in die Kirche und aber sonst alles gut und so. Weißt du, das geht auch nicht, weißt du, auch das, vielleicht schaffst du es damit in den Himmel, aber weißt du, es ist nicht Sinn und Zweck, weißt du. Und weißt du, und ich meine, weißt du, gerade wenn schwierige Zeiten sind, ist das auch, ob du da dann wirklich durchstehen kannst, weißt du. Weiß man auch nicht, weil das war zum Beispiel, als ich mein Studium begonnen hatte und dann einfach gemerkt habe, okay, das ist viel Aufwand, viel zu tun und einfach, weißt du, ich war von Haltung, ich wollte das unbedingt durchziehen. Ich habe gesagt, ja, okay, ich gucke, dass ich hatte auch von meinen Vorkenntnissen, hatte ich am wenigsten von den allen da, aber ich habe gesagt, hey, ich will das durchkommen, egal, dann schlage ich mir halt mal die Nacht, um die Ohren so umzulernen, egal. Aber weißt du, es gab einen anderen, der hat ziemlich am Anfang vom Studium hat gesagt, ja, also Computerspielen, das mache ich schon noch ganz gern, also das will ich schon noch machen. Also wenn es viel wird, ja, okay, aber ich will eigentlich schon noch meine Computerspiele spielen. Und ich wusste in dem Moment schon, in 3 Wochen siehst du den nicht mehr. weil es einfach, weißt du, da war einfach nicht so das volle Commitment da. Und weißt du, es war halt auch wirklich so, der war nach ein paar Monaten, hab ich den nicht mehr gesehen. Weil es einfach, weißt du, du musst dich einfach auch, ja, musst dich einfach da voll reingeben. Und gerade mit Jesus, weißt du, du musst dich voll reingeben, weil und dann bekommst du ja auch alles, weißt du, es ist nicht, dass du was verlierst, aber weißt du, es braucht einfach diese Entschiedenheit, weil es einfach wirklich keine Alternative gibt. Genau. Amen. Ach, das ist einfach gut, dass es keine Alternative gibt. Ich finde es total cool. Keine Alternative, nur Jesus. Und du hast ja den ganzen Abend gehört, Gott ist gut, ja. Es gibt Geschenke, in ihm haben wir den Sieg. Wir können uns fallen lassen in ihn. Und weißt du, ich hatte so auf dem Herzen Lobpreis. Dass wir Gott lobpreisen sollen, dass wir ihn anbeten sollen, dass wir ihn singen sollen. Und ich glaube, das ist auch sein Wunsch, weil Jesus hat alles vollbracht. Und wir dürfen empfangen, wir dürfen die Dinge, die er für uns vollbracht hat, im Glauben ergreifen. Das hast du ja heute Abend auch gehört. Weißt du, Gott hat uns so einfach gemacht und diese Einfachheit ist manchmal die Herausforderung für unseren so hochgebildeten, hochstudierten Verstand. Auch die Gewohnheiten, wo wir hatten, bevor wir Jesus richtig erkannt haben, bevor wir ihn überhaupt gehabt hatten, da waren wir ja doch sehr schaffe, ja, ich muss was machen, Ellenbogen einsetzen, dass ich vorwärts komme und du kommst in Reich Gottes und das ist eine ganz andere Welt, ne? Eine Welt, wo einer den anderen höher achtet, wo alles vollbracht ist, wo der Kampf ein Ende hat, wo du auf Glauben leben darfst. Schon früher hieß es, wenn man gesagt hat, ich glaube, dann hieß es, naja, kann sein, kann nicht sein. Und Glaube bedeutet ja, ist ja eine starke Kraft, ja. Durch den Glaube ist ja alles möglich. Jesus hat ja immer gesagt, der dem glaubt, ist alles möglich. Und du bist ja ein Glaubender, du bist ein Glaubende. Und deswegen können wir wirklich loslassen von uns. Wir können all die Dinge, die uns bedrängen, belasten wollen, werfen wir wirklich auf Gott. Mach das mal, wenn du heute Abend Sorgen hast oder Probleme oder Umstände. Nimm es einfach und schmeiß es mal bewusst auf Gott. Und jetzt ist es dort. Weißt, jetzt ist es dort, jetzt musst du dich nicht mehr dort drum drehen, sondern du darfst dich auf diese Alternativlosigkeit einlassen, auf Jesus. Das ist einfach gut. Weißt du, wie im Himmel hat er gebetet, im Vater unser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Und sein Wille für dich ist einfach, dass du auf ihn schaust, dass du nach dem Reich Gottes trachtest. Und wir können nicht nach dem Reich Gottes trachten, wenn wir dauernd um uns selbst sozusagen, um uns drehen, um unsere eigenen Gedanken, um unsere eigenen Probleme, um unsere Sorgen. Das ist dann wie, wenn du dich immer im Kreis drehst und dir wird es immer schwindeliger und schwindeliger und schwindeliger und irgendwann einmal haut es dich weg. Ne? Und deswegen sagt er, trachtet nach meinem Reich. Ja? Schaut auf mich. Ich weiß, was ihr braucht. Ich weiß, was ihr benötigt. Ich weiß, wo ihr gerade durchgeht. Alles wird euch hinzugefügt werden, wenn ihr auf mich schaut. Und deswegen können wir wirklich dieses Leben des Lobpreises, der Anbetung von Gott führen. Ja? Auf ihn zu schauen. Er an erster Stelle, an allererster Stelle. Weißt du, das ist das Beste, was es gibt. Wenn du das mal verschmeckt hast, das macht dich so glücklich und du willst nichts anderes mehr. Weil das ist dieses Leben in ihm, dieses Leben im Geist. Ja, das heißt nicht, dass du total abgehoben bist und gar nicht mehr blickst, was vor sich geht, sondern das ist ein Leben, du stehst mit beide Beine fest auf der Erde, lebst aber gleichzeitig in Jesus, sitzt du zur Rechten Gottes und hast ganz klare Unterscheidungskraft. Ja? Du hast alles, was dein ganzes Erbe, wo du bekommen hast, als du Ja gesagt hast zu Jesus, das steht dir in dem Moment alles zur Verfügung. Und es ist doch gut, wenn wir ein Leben leben, in dem wir klar sehen, wo keine Verwirrung herrscht. Und weißt du, Gott, in den Psalmen, da gibt es so viel, ne? Das hat mich so begeistert. Psalm 159, 6, alles, was atmet, lobe den Herrn. Halleluja. Denn Gott ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten wollen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also das ist dieses, die Tiefe ruft der Tiefe zu, von Geist zu Geist, nicht von Seele zu Geist, das funktioniert nicht, sondern die Tiefe, weißt du, deine Tiefe ruft der Tiefe Gottes zu. Und da ist jede Lösung drin. Dieser Anbetung, in diesem Lobpreis, Psalm 71,8. Mein Mund ist voll von deinem Lob, von deinem Ruhm den ganzen Tag. Es gibt doch nichts Besseres, als den ganzen Tag Gott zu loben, ihm zu danken. Oh, danke, Herr, dass du mir jetzt da wieder geholfen hast. Danke für diese Idee, Heiliger Geist. Oh, danke, dass ich in deiner Ruhe leben kann. Weißt du, Lobpreis, ich dank, du dankst Gott. Du bist dankbar, du wertschätzt, was Jesus für dich am Kreuz vollbracht hat. Und du kannst es dir leisten, loszulassen und dich auf Gott auszurichten und ihn loben, ihn zu preisen, anzubeten. Kommt, Psalm 95,6, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Ach, ist das gut. Weißt du, wenn wir auf ihn schauen, das ist ein Akt der Anbetung. In dem Moment werfen wir uns vor ihm nieder. Wir demütigen uns sozusagen unter seine mächtige Hand. Und dann kann er uns erhöhen. Weg mit diesem eigenen, mit diesem wirklich, wie schon jemand gesagt hat, Plan A, Plan B, Plan C. Weißt du, wir brauchen das nicht mehr. Wir preisen Gott. Wir beten ihn an. Wir werfen uns vor ihm nieder. Mit unserem ganzen Sein, mit unserer ganzen Seele, mit unserem ganzen Körper werfen wir uns vor ihm nieder und sagen, Herr, wir anerkennen, du bist der König der Könige, du bist mein Herr, du hast mich erlöst. Ich liebe dich, ich preise dich, ich lobe dich, ich entscheide mich. Ich will nichts anderes mehr, als nur dich zu kennen. Ich will nichts anderes mehr, als nur aus deiner Liebe herauszuleben. Ich will nichts anderes mehr, als dass du, Jesus, immer mehr durch mich offenbar wirst. Ich will nichts anderes mehr, als wirklich die Wahrheit deines Evangeliums verkünden. Ob ich was sage oder nicht sage, weil es einfach aus mir hervorkommt, aus jeder Pore meines Seins. Weißt du, und dann tritt jedes Problem, jede Sorge tritt in den Hintergrund. Dann ist es kein Problem mehr, wenn du irgendwo Schmerzen hast oder Heilung brauchst, weil indem du auf ihn schaust, geschieht Heilung. Du musst nicht mehr versuchen, selber das hervorzupressen. Jetzt werde ich aber geheilt, jetzt habe ich doch schon 1000 Mal gebetet. Wieso kommt es nicht? Sondern du lässt los. Du lässt los, du schaust auf ihn und die Dinge passieren. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch hinzugefügt. Ist das nicht gut? Ist das nicht gut? Und deswegen möchte ich dich wirklich auffordern, entscheide dich nochmal ganz neu. Weißt du, man kann sich jeden Tag neu entscheiden, noch tiefer zu gehen, Gott noch mehr zu vertrauen, ihm noch mehr ein Leben des Anpreises, des Lobpreises und des Anbetens zu führen. Und das ist das, was dich erfüllt. Das ist das, was dich glücklich macht. Nicht dieses selber tun, Plan A, Plan B, Plan C, sondern wirklich in den Armen des Vaters zu liegen. Weißt du, der Vater hat so richtig große, feste, starke Arme. Und da liegst du drin und er sagt dir, alles ist gut, mein Kind. Alles ist gut. Alles ist gut. Sorge dich nicht. Ich sorge für dich. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Du gehörst mir. Amen. Halleluja. Ist es nicht fantastisch, in seine Ruhe einfach reinzugehen? Und irgendwie hatte ich heute so den roten Faden so vor mir, ne? So von Anfang bis Ende. Und ich glaube, einfach so, wie es bei unseren Jugendlichen heißt, connected. Ne? Einfach connected zu sein mit ihm. Was kann es Besseres geben? Ne? Und die Astrid hat da noch erklärt, wie du am schnellsten in diese Connection reinkommst, ne? Indem du Lobpreis machst, ihn anbetest und dankbar bist. Ne? Und das, ne? Wenn du in diese Connection reingehst, und da hatte ich einfach vorher so ein Bild noch, wo während den Predigten, ich hatte einfach eine Steckdose, ne? Und wenn du in die, also solltest du es nicht nachmachen, auch nicht am Livestream, wenn du einfach mal in die Steckdose reinfasst, ne? Da geht mal richtig Kraft, ne? Da geht mal was ab. Ne? Und so ist es auch, wenn du in die geistliche Steckdose reinfasst, also dich connectest mit ihm, ne? Da fließt Kraft. Ne? Der Fanclub hier, der connectet sich schon mal, ne? Da geht schon ein bisschen was ab, genau. Mach's einfach auch mal, vielleicht kommst du, ne, brauchst du nicht blöd vorkommen, connect dich einfach mal, ne? Connect dich einfach mal mit ihm und du wirst merken, da fließt Kraft, ne? Da kommt der Heilige Geist und da fließt Kraft. Na, wenn du jetzt mal deinen Nachbar anguckst, na, und der ist vielleicht noch nicht so ganz connected, dann berühre ihn mal so ein bisschen. Weil, na, wenn du in der Steckdose dich reinsetzt und jemand berührt dich, der ist genauso mit dem Strom voll drauf. Na, also das fließt gerade mal weiter. Und so ist es im Geist auch. So ist es im Geist auch. Wenn du connected bist, na, wenn du mit ihm verbunden bist, und du begegnest anderen Leuten, die werden auch die werden auch connected. Da fließt der Strom auch richtig durch. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, von morgens bis abends connected zu sein. Ne? Wenn du immer unter dieser Kraft stehst, Da brauchst du nichts mehr aus deiner eigenen Kraft machen. Ne? Da brauchst du dich um keine Sorgen mehr zu kümmern oder irgendwas. Ne? Wenn du im Geist connected bist, wenn du mit dem Heiligen Geist connected bist, dann fließt die Kraft. Ne? Na, da fließt die Kraft. Am Anfang wirst du vielleicht noch sagen, ne, wow, ist vielleicht doch ein bisschen viel, ne, aber du gewöhnst dich an die Kraft. Ne, du gewöhnst dich an die Kraft. Nicht so wie bei der Steckdose, ne, da weiß ich nicht, da gewöhnt man sich, glaube ich, nicht dran. Aber im Geist, du gewöhnst dich daran. Ne, und es wird immer mehr und mehr und mehr und mehr. Und das Schöne ist, es fließt ja dann durch dich durch. Ne, es fließt in deine Umgebung rein. Da werden Sachen verändert. Ne, so wie wenn du in die Steckdose fasst und deine Haare hochgehen, ne, im Sichtbaren, ne, so wird im Geistlichen, wenn du dich connectest, wird auch was verändert. Ne? Dein Körper wird verändert, Symptome verschwinden, Umstände verschwinden, ne? Herausforderungen werden auf einmal klein. Ne? Und wenn sich der Nächste mit dir connectet, ne? Wenn du von Jesus erzählst, wenn du die Kraft erzählst, wenn du das Evangelium verkündest, wenn du für andere betest, ne? dann schließt der sich ja letztendlich an die Kraft mit an und bei ihm wird dann wieder was verändert. Ne? Bei ihm fangen dann die Haare an zu stehen, ne? Und bei ihm wird dann sein Körper verändert, seine Situationen verändert. Deswegen seid connected, ne? Seid wirklich connected mit ihm, mit dem Heiligen Geist, mit Jesus. Ne? Wollen wir nochmal? Wollen wir nochmal kurz? Ja. Ja, streckt euch einfach mal aus. Da ist wirklich Kraft da, ne? Da ist Kraft da. Auch du am Livestream, mach einfach mal mit. Dich sieht man auch nicht, ne? Da connecte dich einfach mal. Connecte dich einfach mal. Da ist wirklich was. Und das empfehle ich dir, wenn du aufstehst jeden Morgen, ne? Connecte dich einfach mal. Connecte dich einfach mal. Und wenn du es sichtbar machst, einfach mal die Hände hoch. Ich sag dir, du wirst gleich mal aus deinem Ohr, ich bin noch verschlafen, wird gleich mal, wow, was ist denn hier los passieren? Ne? Da wird gleich mal ein Lächeln vielleicht über dein Gesicht kommen, Kraft durch deinen Körper fließen. Ne? Und versuch wirklich mal den ganzen Tag wirklich mit Jesus connected zu sein. Ne? Na, wie heute, wo wir das im Bild gesehen haben, wie Jesus dich an der Hand nimmt. Du bist connected mit ihm. Er geht mit dir durch dick und dünn. Er hilft dir. Er führt dich. Na, sei connected mit ihm. Und du wirst Sachen erleben. Oh, du sagst, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht sein. Na, beim Tobi ist mir, den Satz fand ich so cool. Na, das muss unser Lebensstil sein. Es muss unser Lebensstil sein, auf ihn zu vertrauen. Es muss unser Lebensstil sein, mit ihm connected zu sein. Es muss unser Lebensstil sein, wenn dir einer in der Welt sagt, das geht nicht, dann sagst du, doch, das geht. Ich kenne jemanden, der kann das. Na, das muss dein Lebensstil sein. Dein Lebensstil kann nicht einfach nur sein, oh, heute wieder nicht so einen guten Tag und oh, und alles so schlimm und na, und guck mal da an und das und du siehst ja, wie schlimm das alles ist. Das ist die Welt. Das ist die Welt. Das ist die der Lebensstil von dieser Welt. Und das kann man ihnen noch gar nicht mal krumm nehmen, weil der Lebensstil dieser Welt ist dem Verfall unterworfen. Alles verfällt, alles geht zugrunde, alles nimmt ab. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben. Und zwar in der Fülle. In der Fülle. Da geht's nicht, oh, heute ist der, nein, dein Lebensstil muss sein. Und wenn es gefühlsmäßig auch mal, na, also ganz ehrlich, mir geht's auch nicht jeden Tag gefühlsmäßig super toll. Und ich hüpfe aus dem Bett und wow, heute wieder ein starker Tag, außer ich connect mich. Heute wieder ein starker Tag. Also, na, wenn ich ehrlich bin, stehe ich nicht jeden Morgen so auf. Aber ich sag dann trotzdem, heute wird ein super Tag. Alles, was ich anpacke, gelingt mir. Na, dann muss ich halt ein bisschen mehr mal so ein bisschen an mir, meiner Seele mal sagen, wo es lang geht. Da hat sie keine Ahnung, was sie die Nacht hatte. Aber dann sage ich ihr halt mal in der Früh, wie es lang zu gehen hat. Heute wird ein super Tag. Heute gelingt mir alles, was ich anpacke. Die Freude ist in mir. Der Heilige Geist ist in mir. Die Kraft ist in mir. Heute wird man wieder Bäume ausreißen. Und die Seele sagt, was hat der schon wieder? Ne? Bäume ausreißen. Spürt der das gerade nicht? Fühlt er das gerade nicht? Du musst doch schlapp sein. Du kannst doch heute keine Bäume ausreißen. Ne? Meine Lieben, nicht unsere Seele sollte sagen, was wir tun sollen, sondern wir sollten unserer Seele sagen, was wir tun sollten oder wie es uns gehen sollte. Ne? Also fangt wirklich an, diesen Lebensstil zu leben, mit ihm connected zu sein, Jesus als deinen Lebensstil zu machen, ne? Als mit ihm zu gehen, ihn wirklich, Jesus lebt, ne? An Ostern haben wir uns zugesprochen, er ist auferstanden, er ist auferstanden. Wenn ich ab und zu in der Welt Christen anschaue, da merke ich nichts davon, dass er lebt, dass er auferstanden ist, da denke ich immer noch, der hängt am Kreuz. Ja, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber aus meinen Werken muss ich alles tun, damit ich gerechtfertigt bin. Ich muss das und jenes tun und oh, mir geht's so schlecht und so weiter und so fort. Die kreuzigen ja ihn gerade nochmal. Na? Also Jesus hat es doch für uns vollbracht. Er ist auferstanden. Er hat sein Leben gegeben, damit du, ne, die ganzen Sünden nicht mehr tragen musst, die du begangen hast, damit du nicht in die Hölle gehen musst, damit du die Gerechtigkeit Gottes einfach bist und das aus Gnade, aus unverdienter Gnade. Und das sollten wir auch annehmen, das sollten wir auch leben, das sollte auch unser Lebensstil sein. Also wenn der Teufel kommt und sagt, boah, du bist so schlimm und was du gestern schon wieder gemacht hast, Marion, also das geht gar nicht. Was machst du dann mit deinem Lebensstil? Sagst du, weg mit dir, ich bin die Gerechtigkeit Gottes, ich bin rein und heilig, ne? Alle Sünden sind mir vergeben und ich gehe vorwärts. Und jetzt mal weg da mit dir, Teufel. Ne? Weg mit dir, du Gedanke. Weg mit dir. Das muss unser Lebensstil sein. Ne? Wenn es auf dem Bankkonto gerade vielleicht nicht so rosig ausschaut, ne? Muss unser Lebensstil sein, ne? Er ist mein Versorger. Er ist mein Versorger. Ich vertraue auf ihn und er wird mir genau das geben, was ich brauche und er wird sogar noch eins drauflegen. Er wird dieses Bankkonto ins Plus bringen. Er wird dafür sorgen, dass ich meine Rechnungen bezahlen kann. Er wird dafür sorgen, dass es mir gut geht. Er wird alles dafür tun, dass ich nicht, dass ich das habe, was ich brauche. Das muss dein Lebensstil sein. Das muss deine Einstellung sein, weil alles andere bringt dich nach unten. Alles andere ist nicht von Gott. Alles andere widerspricht dem Wort Gottes. Versteht ihr? Glauben. Na, wir hatten es vorher auch, Glauben. Mir ist vorher noch der Bibelsvers eingefallen, Markus 11, 24. Darum sage ich euch, alles, um was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangt und es wird euch werden. Na, und da ist mir einfach so eingefallen, hast du heute schon darum gebetet? Hast du ihn schon darum gebetet, ihm dir da irgendwas zu geben? Na, hast du es geglaubt, dass du es empfangen hast? Wisst ihr, wir sind Erben Gottes, Miterben mit Jesus. Na, Gott hat in dieser Welt Diamanten, Gold und was weiß ich alles reingelegt. Du bist Erbe, du bist Miterbe. Na, nicht nur in Anführungszeichen vom Geistlichen, auch wirklich das, was das Sichtbare letztendlich auch mit ausmacht. Na? Gott gibt dir alles, auch im Sichtbaren, was du brauchst. Alles. Alles, er versorgt dich einfach. Das heißt jetzt auch nicht, dass jeder von uns Milliardär sein muss, ne? Aber er versorgt dich mit dem, was du brauchst und macht noch eine Schippe drauf. Heißt jetzt aber auch nicht, dass du kein Milliardär sein kannst, ne? Also das eine, weder das eine noch das andere ist ausgeschlossen, aber unser Ziel, unser Fokus sollte jetzt nicht sein, Milliardär zu werden, sondern unser Ziel und unser Fokus ist, Jesus zu dienen, das zu tun, was er für uns vorhat, was er uns ins Herz reingelegt hat, mit ihm zu gehen und alles andere, was wir brauchen, gibt er uns einfach da dazu, ne? Das ist wie du kannst dir das so vorstellen, du gehst mit Jesus Hand in Hand und auf dem Weg liegen alle Sachen, die du einfach brauchst und du kannst sie einfach einsammeln, du kannst du einfach mitnehmen. So einfach ist es letztendlich bei Jesus. So einfach ist es. Wir machen es uns oft so schwer. Wir machen es oft so kompliziert. Und da schließe ich mich nicht aus. Indem wir einfach sagen, ich weiß es besser. Oh, das kann doch gar nicht sein. Wir trauen es Gott nicht zu. Wir trauen es ihm nicht zu. Ne? Wir denken, es steht zwar schon im Wort, aber in der Situation weiß ich jetzt auch nicht. Und wenn es dann noch nicht gleich kommt, wenn in der nächsten Minute nicht da ist, dann funktioniert es eh nicht. Ne? Also so Geduld ist ja, also meine Stärke ist es nicht immer, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ne? Ich lerne da ja noch. Aber wenn es dann nicht gleich in der nächsten Minute da ist, nächster Tag wird auch schon kritisch, Woche ganz kritisch. Beim Monat, da ist ja dann alles vorbei, ne? Wenn es da immer noch nicht da ist. Bloß weil es in der Woche noch nicht sichtbar ist oder vielleicht selbst nach einem Monat noch nicht sichtbar ist, heißt es nicht, dass wir es nicht empfangen haben. Ganz ehrlich, wir brauchen ab und zu auch ein bisschen Geduld. Ne? Jesus hat nicht gesagt, wie lang der Weg ist, bis zum nächsten Geschenk kommen, sage ich jetzt mal. Der kann auch ein paar Schritte mal sein. Ne? Der kann auch mal ein bisschen Ausdauer erfordern. Aber du musst eins wissen. Er hält dich an der Hand. Er geht mit dir. Er lässt dich nicht los. Er lässt dich niemals los. Und wenn er 5:05 kommt, aber ich verspreche dir, er kommt. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird es tun. Er wird es tun. Halleluja. Und das ist unser Jesus. Das ist unser Gott. Lasst uns wirklich unser Vertrauen auf ihn setzen. Lasst uns wirklich Hand in Hand mit ihm vorwärts gehen. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Und mir gefällt immer noch der Satz, das muss unser Lebensstil sein. Das muss wirklich unser Lebensstil sein. Das unterscheidet uns, wie es Joshua auch gesagt hat. Das unterscheidet uns von anderen. Ne? Wenn auf einmal mal zwei Adressen draufstehen. Also ich meine, ne, wie konntest du? Nein, das ist ja für die Welt was ganz Komisches. Ne? Es ist was ganz Komisches. Es ist auch für die Welt was ganz Komisches, wenn wir Gott anbeten. Es ist auch für die Welt was ganz Komisches, wenn du auf einmal sagst, ich vertraue Jesus. Ne? Sobald das Wort Jesus fällt, ist eh schon immer ganz komisch. Ne? Bei Gott geht's vielleicht noch. Oder wenn du sagst, irgendeine Kraft im Universum, dann bist du noch normal. Aber sobald du Jesus in den Mund nimmst, dann wird's schon komisch. Ne? Dann, Aber das muss unser Lebensstil sein. Unser Lebensstil ist das Wort Gottes. Unsere Gesetze sind das Wort Gottes. Ne? Es sind nicht die Gesetze dieser Welt, das heißt nicht, dass wir dagegen gehen. Aber unsere Gesetze sind andere Gesetze. Jesus ist auf dem Wasser gelaufen. Hallo? Wo in welchem Naturgesetzbuch, Physikbuch steht denn sowas? Das wird keiner finden. War Jesus komisch? Na, wenn du willst, war er dann komisch. Aber ich bin halt dann auch komisch, weil die Gesetze, was für ihn gelten, gelten auch für mich. Dann bin ich halt komisch. Aber ich bin lieber komisch, als dass ich in der Welt gehe oder mit der Welt gehe. Ja? Dann sind wir halt mal Aliens. Undefinierbare, keine Ahnung, nicht von dieser Welt. Ja, wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind Himmelsbürger. Na, die forschen die ganze Zeit nach Außerirdischen. Hier sind wir, ne? Hier sind wir. Hier sind wir die Außerirdischen. Wir sind Himmelsbürger, nicht von dieser Welt. Wir sind eine neue Kreatur. Wir sind keine normalen Menschen mehr. Wir haben die DNA Gottes in uns. Wird dich jeder komisch angucken, ne? Wenn du zu ihm, wenn du jetzt rausgehst und zum Nächsten zu dir sagst, ich bin nicht von dieser Welt. Ne? Ich habe die DNA Gottes. Wird dich erstmal jemand angucken, komisch. Aber es ist halt nun mal die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. So steht's. Ne? Und das ist unser Lebensstil. Das macht uns aus. So sind wir. Ne? Aber wir sind auch gleichzeitig ein Licht für andere. Ne? Wir sind wirklich ein Licht für andere. Wenn in der Welt Hass, Krieg, Gewalt zunimmt, nimmt im Leib Christi die Liebe, die Wunder, die Kraft immer mehr zu. Ne? Das heißt nicht nur, weil wir gerade so viel von außen sehen, wie alles Schlimme zunimmt. Nein, ne? Sondern im Leib Christi ist wirklich ein Aufbruch. Im Leib Christi ist wirklich ein Feuer. Und es brennt, dieses Feuer. Und dieses Feuer nimmt zu. Diese Kraft nimmt zu. Zeichen und Wunder nehmen zu. Und wir sind da, um es rauszutragen. Ne? Wir sind da, um es zu verbreiten. Wir sind da, um ein Licht zu sein in dieser Welt für andere. Und da möchte ich euch einfach nochmal zum Schluss ermutigen. Seid einfach anders. Steht dazu. Macht es zu eurem Lebensstil, das Ganze. Geht vorwärts. Schämt euch nicht für das Evangelium. Schämt euch nicht für die gute Botschaft. Es ist die Heilsbotschaft, es ist die gute Botschaft. Es ist die Botschaft, die Liebe weiterbringt. Es ist die Botschaft, die Menschenleben rettet. Und zwar ewig. Also lasst uns da wirklich vorwärts gehen, Hand in Hand mit Jesus. Halleluja. Gebt ihm nochmal Applaus. Lasst uns Jesus wirklich nochmal Applaus geben. Du bist fantastisch, Jesus. Du bist der Beste. Halleluja. Halleluja, Jesus. Wir danken dir wirklich für dieses kostbare Leben. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Und jetzt dürfen wir noch geben. Ja, das heißt, Jesus ist auf unser Geld überhaupt nicht angewiesen. Ne? Wir haben ja vorher gehört, wir sind Erben Gottes. Wir haben eigentlich, wir sind Miterben mit Jesus, aber wir dürfen ihm auch mit unserem Geld die Ehre geben. Ne? Also das heißt, ob du Lobpreis machst, wo du ihm die Ehre gibst, ob du dienst, wo du ihm Ehre gibst, aber auch mit deinem Geld gibst du ihm letztendlich die Ehre und das dürfen wir jetzt tun. Am Livestream, der geben möchte, ihr habt die Möglichkeit, per Überweisung, per Payball oder per Kreditkarte zu geben. Und wir hier, ja, wir dürfen entweder Bares geben, ne, oder unterhalb vom Stuhl ist die Verpflichtungserklärung, wo ihr auch ausfüllen dürft. Genau. Also lasst uns wirklich ihm da die Ehre geben. Und es ist wirklich wunderbar mit ihm. Ich habe da zuletzt im Glory-Haus bei uns, da hat eine erzählt, für die haben wir da auch gebetet, ihre Schwiegermutter, die ist so im Altersheim, in der Alterspflege und die hatte Corona und die durfte man dann nur mit einem Schutzanzug besuchen. Ne? Und dann haben wir da auch gebetet, dass einfach dieser Virus verschwindet, ne, gleich wieder und dass das Corona, also einfach so, dass man sie einfach wieder besuchen kann, ohne Schutzanzug letztendlich, ne. Und dann haben wir da gebetet und am nächsten Tag hat sie uns dann informiert, ja, dass sie einen normalen Test erstmal gemacht haben, kein Corona mehr, dann wurde ein PCR-Test gemacht, konnte auch nichts mehr festgestellt werden, konnte wieder ganz normal besucht werden. Also das heißt, selbst ein Virus oder irgendwas, Krankheit kann sich einfach nicht halten. Das muss unser Lebensstil sein. Ne? Und wenn es beim ersten Mal vielleicht nicht funktioniert, ne, lasst uns nicht drauf abhalten. Also wir lassen uns nicht abhalten. Es bleibt und ist unser Lebensstil. Wir gehen vorwärts in der Kraft von ihm. Das ist unser Lebensstil. Halleluja. Und das segnen wir jetzt noch die Sammlung. Halleluja, Herr, und ich danke dir, ja, für jeden einzelnen Geber, Herr, und ich danke dir, Herr, für Vermehrung, wirklich für Vermehrung auch im Sichtbaren, Herr, zehnfach, ja, Herr, zehnfach, hundertfach, tausendfach, Herr, ich danke dir, Herr, dass jeder Mangel beseitigt wird, Herr, ich danke dir, Herr, dass jede Not auch geht bei jedem einzelnen, Herr, auch am Livestream, Herr, und ich danke dir, Herr, für finanziellen Segen, wie es in deinem Wort steht, Herr. Danke, Herr, dass du unser Versorger bist, Herr. Danke, Herr, für deine Liebe, Herr, und für deine Gnade. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wow. Kommt, lasst uns zum Schluss noch mal einmal connecten. Einmal connecten. Wow, lasst uns noch mal einmal wirklich connecten. Ich glaube einfach, dass der Heilige Geist da noch mal einmal durch einen jeden durch möchte. Wow. Ich habe gerade bei der Micha gesehen, so als geistlich gesehen, wie so deine Haare nach oben steigen langsam. Oh ja, ich danke dir, Heiliger Geist. Du bist wirklich unsere Kraft, du bist unsere Stärke. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Wow, es ist einfach wunderbar, mit dir zu gehen. Und dann übergebe ich ihn an Andreas jetzt noch zum Schluss. Halleluja. Tja, was kommt jetzt noch? Die Ansagen. Ja, Jubel. Am Donnerstag haben wir keine Chlorelei-Schule wegen Osterferien. Oh. Aber dafür am Freitag, was wohl? Connected. Genau. 19 Uhr, das besondere Treffen für Jugendliche und solche, die es werden wollen. Nee, für junge Erwachsene von 13 bis 25 Jahren. Auch am Freitag um 18:30 Uhr in Augsburg. Herrlichkeitsgottesdienst mit Andreas Göcking in der Eberle Straße. Yeah, 27. Wenn du in der Nähe bist, komm einfach vorbei. Das wird stark werden. Am Sonntag, 24.04. Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst um 10 Uhr hier im Zentrum. Ladet ein, alle, die kommen wollen, eure Freunde, Bekannte, Kranke, Lahme, ladet sie alle ein. Ja. Es ist gut, Jesus kennenzulernen. Das ist gut. Parallel Kindergottesdienst für alle Kinder von 3 bis 16. Anmeldung für den Kindergottesdienst um 9.45 Uhr bis 10 Uhr. Direkt im Anschluss an den Gottesdienst Empfang für alle, die neu zu Glory Life dazugestoßen sind. In den letzten Wochen mit Pastor Georg und Irina im Gebetsraum. Danach, circa 45 Minuten nach Ende des Gottesdienstes, findet ein Treffen für Mentoren, für Neubekehrte mit Pastor Georg im Jugendgottesdienstraum statt. Ebenfalls am Sonntag, am 24.04. um 16 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst mit Astrid Bauer in Hamburg in der Josua-Gemeinde. Wenn du in der Nähe bist, stoß dazu. Das wird stark werden. Ja. Am Dienstag, 26.04. ab 19 Uhr Chlorihäuser an verschiedenen Orten in der Region und darüber hinaus. Eine Liste aller Chlorihäuser findest du an der Pinnwand, im Café oder auf unserer Webseite. Hier erlebst du eine wunderbare Gemeinschaft und eine herrlichkeitserfüllte Atmosphäre. Jeder ist herzlich willkommen. Da geht es auch nochmal tiefer. Das ist wirklich stark, die Chlorihäuser. Zum Aufbauen, das ist einfach gut. Und mal richtig auch nochmal zu connecten in einer kleineren Gemeinschaft, ist einfach stark. Ja. So, wenn du noch kein Gloryhaus hast, such dir eins, schließ dich an, das tut dir gut, ohne Ende. Ja. Dann haben wir was ganz Spannendes. Wir nehmen Lobpreise auf am 30. April und 14. Mai, jeweils Samstag. Herzliche Einladung für alle, die bei Glory Life dazugehören, hier im Zentrum von 10.30 Uhr bis 17 Uhr. Das wären CDs, oder? Lobpreis-CDs, ja. Das wird eine starke Sache. Kommt alle mit dazu, ja. Wegen dem Hintergrundgerufen, ja, das ist stark. Dann gibt es Ukraine-Hilfe in Filderstadt, eine Spendenaktion vom DRK Ostfiltern. Die sammeln Spenden bei der Firma Weinmann in Filderstadt-Plattenhardt. Genaue Liste, was benötigt wird, liegt am Welcome-Tisch. Abgabetage sind Donnerstag bis Samstag, 21.04. bis 23.04. Zudem werden Helfer gesucht für den 23.04. und den 24.04. zum Verpacken bei der Firma Weinmann. Wo soll man sich melden? Beim Hans-Peter, okay. Genau, und auch Ukraine-Hilfe bei der Schatzruhe Bebenhausen. Da kann man Betten, Matratzen, Roste, Stühle, die können das gebrauchen. In Bernhausen, was habe ich gesagt? Bebenhausen, ja. Bernhausen natürlich. Gebote direkt über die Webseite des AK Asyl einstellen. Ja, dann gibt es noch die Sendung von Pastor Georg Growing in Glory, jeden Samstag um 9 Uhr und um 21 Uhr über ISN Network. Ja, das lohnt sich immer zum Anhören. Alle sonstigen wichtigen Termine im Infoblatt Aufbruch, März, April am Welcome-Tisch oder am Infoständer mit vielen aktuellen Berichten aus dem Gemeindeleben. Und dann haben wir noch unsere Beratungs- und Gebetszeiten, könnt ihr hier entnehmen. Genau, und in den Besuchsdienst. Gut, dann wende dich mal deinen Nachbarn zu. Schau ihn oder ihr tief in die Augen. Tief in die Augen, tief in die Augen und sag zu ihm, du bist gesegnet mit seiner Fülle, mit seinem vollen Segen, mit seiner Gnade, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Power, ja, mit seiner Kraft, mit seinen Gaben. Er hat alles in dich hineingelegt, was du zum Leben brauchst. Und weit darüber hinaus. Ja, du bist gesegnet. Heute, morgen, die ganze Woche. Ja, und bis zur Himmelfahrt. Bis zur Entrückung. Bis Jesus wiederkommt. Ja, du bist gesegnet. Du bist einfach gesegnet. Weißt du, das ist unser Stand. Wir sind gesegnet. Du bist gesegnet, ja. Amen.